Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. Steht auf und singt, ein neues Lied beginnt. Ein neuer Kampf, die Zukunft uns gewinnt. Doch nur vereint besiegen wir den Feind. Kämpf mit uns, Freund, dass morgen wir die Sieger sind. In unserem Lied der neue Morgen glüht, denn niemals wird das vereinte Volk besiegt. El Pueblo Unido ist bis heute die Hymne der chilenischen Linken. Ausdruck der revolutionären Bewegung in Chile. Getextet und gesungen haben sie die Quilapayún, eine der berühmtesten Gruppen der Bewegung des neuen chilenischen Lieds. In Chile war 1970 mit Salvador Allende ein linker Präsident an die Regierung gewählt worden. Er wollte zum ersten Mal in Lateinamerika einen demokratischen Sozialismus etablieren. Die bisher das Land dominierende Oberschicht sah ihre Macht und ihre Pfründe in Gefahr und leistete erbitterten Widerstand. Dabei wurde sie von den USA unterstützt, die verhindern wollten, dass in Lateinamerika ein zweites Kuba entsteht. Es war eine Zeit der Revolution und des Widerstands, aber auch des kulturellen Aufbruchs. Cuando en Chile triunfa Salvador Allende. Als Salvador Allende in Chile siegte und sich die Möglichkeit bot, die gesellschaftlichen Strukturen zu ändern und einen Sozialismus auf demokratischem Weg zu realisieren, sahen wir Intellektuellen und Kulturschaffenden die historische Chance, am Aufbau einer lebenswerten, großzügigen, solidarischen, demokratischen, gerechteren Welt mitzuwirken. Antonio Skármeta war in jenen Jahren ein junger Schriftsteller, der gerade seine beiden ersten Bände mit Erzählungen veröffentlicht hatte. Tuvimos que dejar de escribir porque éramos reclamados constantemente por las urgencias de inventar soluciones. Damals mussten wir das Schreiben aufgeben, denn wir waren ständig gezwungen, an Entscheidungen mitzuwirken. Was sollten die Verlage drucken? Wie könnten wir die Leute zum Lesen anregen, die nie ein Buch in der Hand gehabt hatten? Wie sollten die Programme des Fernsehens verändert und die Universitätsreform durchgeführt werden? Wenn wir abends nach Hause kamen, waren wir hundemüde. Außerdem braucht man als Schriftsteller einen gewissen Abstand, um solche Ereignisse verarbeiten zu können. Viele von uns fühlten sich von der Situation geradezu überwältigt, denn alles ging so rasant und vielschichtig voran, dass man zu nichts anderem mehr kam. Gerade die jungen Menschen wollten diesen einzigartigen Prozess mitgestalten, zum ersten Mal in Lateinamerika einen demokratischen Sozialismus aufzubauen. So mancher, der gerade erst in der Filmabteilung der staatlichen Universidad de Chile gelernt hatte, eine 16mm-Kamera zu bedienen, zog los, um das soziale Elend aufzunehmen. Wie Álvaro Ramírez in Desnutrición Infantil, Unterernährung bei Kindern. Der Originalton dieser Filme war oft verzerrt oder rauschte, auch waren die einzelnen Sequenzen oft wild aneinander geschnitten und die Bilder nicht selten etwas unscharf. Flugblattfilme kamen dabei heraus. Zum kurzfristigen Aufklärungszweck gedacht, nicht zum Verbleib. Heute jedoch interessante Zeitdokumente. Von überragender Bedeutung waren die langen Dokumentarfilme, die den politischen Prozess begleiteten und abbildeten, wie El Primer Año, das erste Jahr von Patricio Guzmán. Darin hat er die ersten 12 Monate der Allende-Regierung eindrucksvoll geschildert. die Verstaatlichung der Kupferminen und Stahlwerke, die Gesetze zum Schutz des indigenen Volks der Mapuche im Süden und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im ganzen Land. Die ersten Maßnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit. Patricio Guzmán sollte sehr bald zum bedeutendsten filmischen Chronisten Chiles werden. Die Spielfilmproduktion wuchs. Regisseure, die zuvor mit ihren sozialkritischen Debüts für internationale Aufmerksamkeit gesorgt hatten, griffen zu revolutionären Themen, wie Miguel Littin in La Tierra Prometida, das gelobte Land. Eine historische Allegorie auf die erste sozialistische Republik in Chile von 1932, die allerdings nur 12 Tage dauerte. Pero uno el principal era participar a través de un film y del cine que es mi arma de combate. Ich wollte mit dem Film, meiner Waffe, an der ideologischen Diskussion beim Aufbau des Sozialismus teilnehmen, den Präsident Allende und die Unidad Popular eingeleitet haben. Meine Position wird an einer Stelle durch eine Hauptfigur klar ausgedrückt, wenn sie sagt, Sozialismus ist, wenn alle Armen Besitzer aller Fabriken, aller Ländereien, aller Industrien sind. Wenn es keine Reichen und keine Armen mehr gibt, keine Klassenunterschiede, keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten. Eine Revolution kann man nicht teilweise machen. Sie ist immer total. Miguel Littin wollte nicht nur mit der Aussage seines Films die laufenden politischen Ereignisse unterstützen, sondern auch die Filmsprache weiterentwickeln. Al mismo tiempo busca la forma de expresar a través de un lenguaje popular. Gleichzeitig suchte ich nach einer populären Ausdrucksform und fand sie in der Mythologie des chilenischen Volkes, seinen kulturellen Manifestationen. In einem Lernprozess habe ich mir die Ästhetik des Volkes zu eigen gemacht. Eine andere Form politischer Bewusstseinsbildung, oder besser gesagt Propaganda, praktizierte die Brigade Ramona Barra auf ihren vielfältigen Wandbildern, den Murales. Dort riefen die jungen Künstlerinnen und Künstler zuerst zum Kampf auf für die Unidad Popular, die Regierung der Volkseinheit von Salvador Allende, und später zum Widerstand gegen die aggressive Rechte oder zur Besetzung von Fabriken und großen Landgütern. 1968 entstand diese Brigade innerhalb der Kommunistischen Partei und wuchs allmählich zu einer Bewegung von mehr als 100 Gruppen im ganzen Land heran. Einer ihrer Gründer war Alejandro Mono González, damals Student an der Kunsthochschule von Santiago. Dort lernte er die Wandmalerei der berühmten mexikanischen Muralisten Orozco, Rivera und Siqueiros kennen. Nach diesem Vorbild malten die Brigadisten ihre Murales mit einer Expressivität, die in Chile unbekannt war. Bis 1970 haben wir vor allem für die Wahlkampagne gearbeitet. Und zwar nur mit Schrift. Nach dem Sieg Allendes haben wir die Buchstaben durch Bilder ersetzt. Für mich war das eine Schule neuer Bildgestaltung und eine kollektive Arbeit für unsere Gemeinschaft. Denn die Wandbilder gehörten uns allen. Ich war nur der Chef des Orchesters. Diese künstlerische Form politischer Propaganda erregte die Aufmerksamkeit berühmter chilenischer Maler wie des Surrealisten Roberto Mata. Wir arbeiteten mit ganz einfachen, ärmlichen Materialien, mit Erdfarben. Und das interessierte diesen weltbekannten surrealistischen Chilenen, der ganz andere Stoffe zur Verfügung hatte. Wir haben ihn sogar in ein Arbeiterviertel geschleppt, wo er mit uns zusammen zu malen begann. Das Wandbild existiert heute noch in einem der wichtigsten Kulturzentren und ist ein Zeugnis dieser Zeit. Eine bleibende Erinnerung für den Mono, der zu Chiles bekanntesten Muralisten werden sollte. Wie die vielen anderen Brigadisten, die überall in Chile triste Mauern kunstvoll mit politischen Bildern bemalten, musste er noch nebenbei einen Hauptberuf ausüben. Bueno, yo tenía mucha habilidad con los materiales. Ich konnte sehr gut mit Materialien umgehen und verstand viel von Bildaufbau. Das half mir dabei, für den Unterhalt meiner Familie zu sorgen. Ich habe Theater- und Filmausstattungen entworfen, denn für die Straßenkunst wurde niemand bezahlt. Bereits während der Allende-Zeit wurden diese Brigaden öfter von rechten Rollkommandos bedroht. Nach dem Putsch mussten bekannte Aktivisten wie Alejandro Mono González jedoch mit dem Schlimmsten rechnen. Ich ging nicht ins Exil, lebte jedoch bis 1982 ausschließlich im Untergrund. Ich hatte mit einer Gruppe von Kollegen zusammengearbeitet, von denen einer geköpft und der andere erschossen wurde. Von uns fünf haben nur zwei überlebt. Dennoch haben wir beide weiter Symbole und Worte des Widerstands auf die Mauern gemalt und so gegen Pinochet gekämpft. Ich habe dafür jede Form von Hilfsarbeit auf mich genommen, habe Hunger gelitten und Angst gehabt, fühle mich aber nicht als jemand Besonderen, sondern bin nur einer, der überlebt hat. Junger Kamerad, du malst das Blau des Himmels und erfüllst die Heimat mit Licht, Liebe und Brüderlichkeit, treibst die Hoffnung voran und erhältst die Mauer mit dem Schrei nach Freiheit. Victor Jara über die Brigade Ramona Parra. Theater in Chile. In normalen Zeiten eine lebendige Szene aus privaten Bühnen, Universitätstheatern und freien Gruppen. Sie hatte in den 1960er Jahren der Reformpolitik der christdemokratischen Regierung von Eduardo Frei eine Blüte erlebt. In der politisch aufgeladenen Zeit von 1970 bis 1973 veränderte sich dieser Teil der chilenischen Kultur. Antonio Skármeta. Durante el tiempo la Unidad Popular se produjo una gran explosión expresiva. Während der Unidad Popular kam es zu einer künstlerischen Explosion. Davon wurden in Europa zunächst vor allem die Liedermacher Inti Illimani oder Quilapayún und die großen Wandbilder wahrgenommen. In dieser Epoche der Demokratisierung erreichte jedoch auch der Prozess der kulturellen Demokratisierung, der bereits früher begonnen hatte, seinen Höhepunkt. Jetzt verstärkte sich die Beteiligung der Menschen an der künstlerischen und politischen Entwicklung immer mehr. Distintas actividades culturales y políticas. Porque yo soy la única de 11 huevones que le lava la cara. Cuando me llegan. Zum Beispiel im Theater. Die etablierten Bühnen suchten nach zeitbezogenen Stücken und ihrer Verbreitung außerhalb der traditionellen Aufführungsräume. Taller de Investigación Teatral, Werkstatt für Theaterforschung, nannte sich beispielsweise eine Gruppe an der Universidad de Chile. Carlos Oxenius gehörte zur Leitung. Wir verfolgten zwei Ziele, die Erforschung theatraler Ausdrucksformen und neuer Inhalte. Unsere Stücke waren Resultate der Recherchen in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Und dann führten wir sie auch an der Peripherie von Santiago auf, in Arbeitervierteln und in Kirchen. Wir spielten natürlich auch in unserem normalen Theater. Dazu luden wir oft Menschen aus den Arbeitervierteln ein und diskutierten mit ihnen über den Inhalt des Stückes. Wir wollten damit zu einer kritischen Reflexion über gewisse gesellschaftliche Entwicklungen in Chile beitragen. Außerhalb der professionellen Szene formierte sich eine beachtliche Amateurtheaterbewegung. Antonio Skármeta hatte unter anderem am Universitätstheater gearbeitet. Alle Theatergruppen, vor allem die Theaterstudenten, wollten als Berater arbeiten, eine Art Lehrer sein. Doch dieses Wort ist falsch, denn sie hatten selbst mehr zu lernen als zu lehren. Sagen wir also, Berater, die zu Orten gesellschaftlicher Spannung gingen und versuchten, die Konfliktparteien miteinander ins Gespräch zu bringen. Daraus entwickelten sie dann eine dramatische Form. Ein Beispiel. Theaterstudenten suchten eine Fabrik auf. Sie war verstaatlicht worden und danach in die Hände der Arbeiter übergegangen, was diverse Konflikte hervorrief. Die Studenten recherchierten die Situation und verfassten dann einige Szenen. Diese führten sie den Arbeitern in der Fabrik vor und unterbrachen sie auf dem Höhepunkt des Konfliktes. Einer der Darsteller forderte sie nun auf, jetzt seid ihr dran, den Rest der Geschichte zu entwickeln und sie zu Ende zu spielen. Ahora son ustedes los que tienen que escribir el resto de la historia y actuar el resto de la historia. Eine reichlich gewagte Form, die von der Arbeiterschaft große Bereitschaft verlangte. Doch in der Zeit gesellschaftlicher Experimente stieß sie auf die nötige Aufgeschlossenheit. Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Die Arbeiter haben nun ihrerseits eine Gruppe gebildet, zusammen mit den Studenten das Werk vollendet und aufgeführt. Keines dieser Stücke hat die Zeit überdauert, denn sie beschäftigten sich mit ganz spezifischen Problemen in einer Fabrik oder mit Problemen von Landarbeitern oder in einem Arbeiterviertel. Sie wurden einmal oder zweimal gezeigt und nie wieder. Se daban una vez o dos veces y no se daban nunca más. Violeta Parra singt La Jardinera, die Gärtnerin, eines ihrer populärsten Lieder. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la Um dich zu vergessen, werde ich die Erde bebauen und hoffe, dort das Mittel zu finden für meinen Schmerz. Den Rosenstrauch mit den schärfsten Dornen werde ich pflanzen. Seine Krone werde ich bereithalten, solltest du in mir sterben. In Chile erschien ungefähr 1967 eine Platte mit Liedern von Violeta Parra, in denen sie von der Wirklichkeit und der Liebe zu Chile sang. Diese Lieder haben einen tiefen Eindruck hinterlassen, denn sie hatte einen Querschnitt von nahezu 40 Jahren ihrer Tätigkeit vereint. Lieder des Volkes, die sie immer gesungen hatte, aus unserer Liedtradition. Víctor Jara, Chiles legendärer Liedermacher. Nosotros sentimos un grupo de compositores que ese era el camino. Eine Gruppe von jungen Komponisten, zu der ich gehörte, spürten dabei, dass unsere Lieder diese Richtung einschlagen und wir mit der konventionellen Musik aufhören sollten. Es war der Moment, in dem auch die Arbeiter meines Landes sich auf den Weg machten und 1970 die Unidad Popular gründeten. Das neue Lied ging als eine absolute Notwendigkeit aus der sozialen Bewegung in Chile hervor. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. Como dueños de la tierra, pa no morirnos de pobre, pasamos la vida en guerra. In der Peña de los Parra, einem Treffpunkt mit Gesang und Gerichten, wo oft auch Isabel und Angel, die Kinder von Violeta Parra, auftraten, wurde die Basis für die neue Liedbewegung geschaffen. Sie entwickelte sich aus der ländlichen Folklore Chiles und vereinte indigene, kubanische und spanische Einflüsse und erweiterte sie später bis zum Rock. Thematisch unterschied sie sich in ihrem Protestcharakter nicht von der anderen politischen Kunst auf den Mauern, in Theaterszenen und in Filmen. Einen Zenit erreichte sie mit der Kantate von Santa Maria de Iquique. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte. Damen und Herren, wir wollen hier die Geschichte erzählen, an die sich niemand mehr erinnern sollte. Im hohen Norden ist sie geschehen, in der Stadt Iquique, im Schicksalsjahr 1907. Dort haben sie die armen Salpeterarbeiter getötet, um des Tötens willen. Ein Massaker wurde zum Stoff einer Kantate. Und zwar nicht irgendeine der zahllosen Gewalttaten chilenischer Militärs, sondern der Massenmord vom 21. Dezember 1907 in der Schule Santa Maria in der Hafenstadt Iquique. Von dort stammte der Musiker Luis Atwis. In der politisch aufgeheizten Situation Ende der 1960er Jahre kam er auf die Idee, diese schrecklichen Ereignisse wieder ins Bewusstsein der chilenischen Öffentlichkeit zu bringen, und zwar in der traditionellen Form der Kantate. Ich hatte den Wunsch, die Hochkultur mit der Populärkultur zu verbinden und so dem Geschehen eine angemessene Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dieser bis dahin schwärzeste Tag in der Geschichte der chilenischen Arbeiterbewegung war in Vergessenheit geraten. Und damit auch der Fakt, dass die chilenische Armee Tausende von friedlich streikenden Arbeitern ermordet hatte. Vor ein paar Jahren hat der Publizist Jorge Baradiz die Hintergründe für das chilenische Fernsehen recherchiert. Ellos pedían simplemente mínima seguridad laboral para desarrollar su trabajo. Die Arbeiter forderten damals lediglich einen minimalen Schutz für ihre gefährlichen Arbeiten, denn viele waren in den Minen krepiert. Außerdem wollten sie gerechtere Löhne und auch nicht mehr mit Gutscheinen bezahlt werden. Als sie ihren wochenlangen Streik nicht ohne Ergebnis beenden wollten, sah die Regierung in ihnen eine nationale Gefahr und ließ sie von der Armee mit Maschinengewehren zusammenschießen. In der Kantate berichtet ein Erzähler die Einzelheiten des Geschehens. Ihre Dramatik kommt in der Musik zum Ausdruck wie an dieser Stelle. Wo der Chor die Frage stellt, wo sind die Mörder, die töten um des Tötens willen? Wir schwören bei dieser Erde, wir werden sie finden. In der Band Quilapayún fand Komponist Luis Atwis kongeniale Partner. Die sechs bärtigen Sänger in schwarzen Ponchos gehörten Ende der 1960er Jahre zu den Wegbereitern des neuen chilenischen Lieds. Die Premiere fand im August 1970 im Nationalstadion von Santiago statt. Drei Jahre später putschte Pinochet gegen den sozialistischen Präsidenten Allende und seine Generäle verwandelten diesen Ort in ein Massengefängnis, wo gefoltert und gemordet wurde. Die Flugzeuge setzen die Angriffe auf den Präsidentenpalast fort. Es ist 8 Uhr, 9 Minuten und 30 Sekunden. Radio Cooperativa am 11. September 1973. Das Zentrum von Santiago wird immer mehr zur Kampfzone. Stunden später erklärte Salvador Allende über Radio Corporales: Mitbürger, dies wird sicher die letzte Gelegenheit sein, bei der ich mich an euch wenden kann. Die Luftwaffe hat die Sendemasten von Radio Portales und Radio Corporación bombardiert. Sie haben die Macht. Sie können uns unterdrücken, aber die gesellschaftlichen Prozesse lassen sich weder durch Verbrechen noch durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte ist unser. Sie wird von den Völkern geschrieben. Es lebe Chile. Es lebe das Volk. Es leben die Werktätigen. Dies sind meine letzten Worte. Ich habe die Gewissheit, dass mein Opfer nicht umsonst sein wird. Ich habe die Gewissheit, dass es zumindest eine moralische Lektion erteilt, die Feigheit, Niedertracht und Verrat strafen wird. Danach erschoss er sich mit dem Gewehr, das ihm Fidel Castro geschenkt hatte. Und über Chile brach eine lange Zeit des Terrors und der Verfolgung herein. Die Feinde der Demokratie erwiesen sich auch als Feinde von Kunst und Kultur. Bereits in den ersten Tagen nach dem Putsch verbrannten Soldaten öffentlich Berge von Büchern, Plakaten, Fotos, Bildern und Filmen. Die Wandmalereien wurden übertüncht. Die Rundfunksender und die Zeitungen der Linken, soweit ihre Räumlichkeiten nicht bereits in den ersten Stunden zerstört worden waren, wurden geschlossen. Die liberale Presse wurde gleichgeschaltet und später ebenfalls verboten. Buchhandlungen und Bibliotheken wurden von der sogenannten kommunistischen bzw. pornografischen Literatur gesäubert, Galerien und Museen von den entsprechenden Bildern. Tausende von Intellektuellen und Kulturschaffenden wurden verhaftet. Sänger, Schauspieler, Regisseure, Maler, Musiker, Professoren, Journalisten, Autoren, Grafiker, Kameraleute, Lehrer. Sie wurden verhört, gefoltert und nicht selten ermordet. Am 12. September stürmte das Militär die Technische Universität, wo Studenten und Professoren die Putschnacht verbracht hatten. Sie verhafteten sie und brachten sie ins Stadion von Santiago. Unter ihnen Víctor Jara. Als ihn ein Offizier erkannte, begann er, ihn mit einem Gewehrkolben zu malträtieren und zerschlug ihm schließlich seine Hände. Er sollte nie mehr Gitarre spielen. Er könnte doch ohne sie singen. Als Víctor tatsächlich das Lied Venceremos, wir werden siegen, die Hymne des Wahlkampfes von Allende anstimmte, wurde er erschossen. Es singen die Quilapayún. La justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar, todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Wenn den verdienten Sieg von Allende die Rechte zu bestreiten versucht, dann erhebt sich das Volk mit all seiner Kraft. Wir werden siegen mit Allende und der Unidad Popular an die Macht. Am 23. September starb Pablo Neruda, Chiles berühmtester Dichter. Sein Haus am Berghang von San Cristóbal war tagelang von Soldaten hermetisch abgeriegelt worden. Nach seinem Tod demolierten Militärs das Gebäude. In einem Korrespondentenbericht war zu lesen: Beim Eintritt kommen einem die Tränen. Dieses wunderbare blaue Haus ist nur noch eine Ruine. Das Telefon ist herausgerissen. Einige Möbel liegen umgestürzt in den verwüsteten Zimmern. In einer Ecke des Gartens findet sich ein Band mit spanischen Gedichten, halb verkohlt inmitten der Asche eines Autodafés. Um von einem Zimmer in ein anderes zu gelangen, muss man sich einen Weg durch die Trümmer bahnen. Der Sarg Pablo Nerudas steht in einem kleinen Raum, Wind und Wetter preisgegeben. Kurz nach seinem Tod erschien diese anonym aktualisierte Version eines älteren Neruda-Gedichts. Dieser Trappen. Nixon, Frey und Pinochet, bis heute, bis zu diesem bitteren September des Jahres 1973, wie Bordaberry Garastazu und Banzer, gefräßige Hyänen unserer Geschichte, nagende Marder unserer Fahnen, die mit so viel Blut erobert und so viel Feuer, teuflische Betrüger, verrottet auf ihren Haciendas, tausendmal gekaufte Satrapen und Seelenverkäufer, aufgehetzt von den Wölfen New Yorks, dollarhungrige Maschinen, besudelt von der Opferung ihrer gemarterten Völker, kupplerische Geschäftemacher, genährt von amerikanischem Brot, schlammbesudelte Henker, Herde verhurter Kaziken, ohne andere Gesetze als Folter und Hunger des Volkes. Der Schock des Staatsstreichs, der Massenverhaftungen, Folter und Morde, der totalen Repression war tief ins Bewusstsein der Bevölkerung eingedrungen. Er hatte zunächst jenen Teil gelähmt, der mit Demonstrationen die Straßen gefüllt hatte und den anderen irritiert, der zwar den Sozialismus nicht gewollt und die Militärs damit an die Macht gebracht hatte, der jedoch vom Ausmaß des Faschismus überrascht war. Der von dem Putschisten beschleunigte Tod Nerudas verwandelte die anfängliche Ohnmacht vieler in Aktion. Sein Begräbnis wurde zu einer Manifestation Tausender gegen den Terror, zu einem ersten öffentlichen Akt des Widerstands, 2 Wochen nach dem Staatsstreich. Genosse Pablo Neruda, anwesend. Wieder ertönte der Ruf der Unidad Popular. Das vereinigte Volk wird nie besiegt. Pablo Neruda, anwesend. Und dann sangen sie, was niemand mehr hören sollte, die Internationale. Die ausländische Presse mit ihren Mikrofonen und Kameras schützte die Demonstranten wohl vor dem in Massen aufgezogenen Militär. Bei diesem Akt der Beisetzung des berühmtesten Chilenen zeigte das Regime einen letzten Respekt vor der Weltöffentlichkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich jedoch nicht sicher sein können, später nicht dennoch verhaftet zu werden. Und das bedeutete damals fast immer Folter und manchmal Tod. Pinochet und seine Waffenbrüder konnten den Ausnahmezustand verhängen, konnten sämtliche Parteien und jegliche politische Aktivität verbieten. Sie konnten das Land von allem, was links war, säubern, die Menschen in Konzentrationslager sperren oder ins Exil treiben. Sie konnten sie jedoch nicht auf Dauer mundtot machen, nicht daran hindern, andere Formen der Äußerung zu suchen. Bald zirkulierten die ersten hektografierten Zeitschriften der illegalen politischen Organisationen, allein in Santiago etwa ein Dutzend. Wer mit einem solchen Blatt angetroffen wurde, dem drohte das Kriegsgericht. Vor einer mehrjährigen Haftstrafe war auch jener nicht sicher, der diesen Witz verbreitete. Ein Hase flieht, so schnell er kann. Unterwegs trifft er einen Hund. Der will wissen, warum er so schnell rennt. Pinochet lässt doch alle Elefanten verfolgen, antwortet der Hase. Mensch, sagt der Hund, du bist doch gar kein Elefant. Tja, meint der Hase, aber beweis dem das mal. Angesichts des verordneten öffentlichen Schweigens zogen sich die Menschen in ihre 4 Wände zurück, bildeten kleine Clubs und Zirkel, in denen sie auf den verbotenen Instrumenten spielten und die Lieder sangen, die nicht nach draußen dringen durften. Hier machten sie Theater, vor allem Pantomime, schrieben Gedichte und entdeckten eine alte Volkskunst neu, die Arpilleras. Ein Grupo de mujeres, muy angustiadas. Zuerst war da eine Gruppe von Frauen, die große Sorgen um ihre verhafteten Männer hatte, denn sie wussten nicht, wo sie waren. Einige von ihnen haben es nie erfahren. Sie haben sich täglich in dem von der katholischen Kirche gegründeten Komitee Pro Paz getroffen und haben viel geweint. Der Kardinal wollte etwas für sie tun, suchte eine Psychologin und fand eine Künstlerin, Valentina Boni, die die Angehörigen der Verschwundenen lehrte, ihre Geschichten auf einem Stück Arpillera zu erzählen. Eine der größten Kollektionen dieser aus Stoffresten gefertigten Bilder hat Isabel Margarita Morel zusammengetragen. Yo me entusiasmé con esta idea porque era el pensamiento. Ich war sehr beeindruckt, wie es diesen Opfern der Militärdiktatur gelang, die Gräuel abzubilden. Denn niemand konnte damals Fotos von den Folterungen und vom Leben hinter Gittern machen. Durch den Verkauf an Ausländer konnte man sich auch außerhalb von Chile ein Bild von dem machen, was hier geschah. Diese Arpilleras zeigten hungernde Kinder, Schlangen der Arbeitssuchenden, Häftlinge in Konzentrationslagern, Wucherpreise für Elendshütten. Und manchmal war hinter einer kleinen Stofftür ein Zettel verborgen. Helft uns. Eine Volkskunst, die das Überleben erleichterte und Ausdruck der Auflehnung gegen die physische und psychische Not. Protest gegen ein Regime, gegen das sie sich offen nicht wehren konnten. Viele, die während der Regierung der Unidad Popular, der Volkseinheit, einst aktiv geworden waren und nun von den Straßen verschwinden mussten, wurden so auf neue Weise aktiv. Sie setzten die frühere politische Mobilität in künstlerische Kreativität um, in eine Kunst der Selbstbehauptung, eine Kunst des Widerstands. Mit Liedern wie diesem Tanz um die Liebe feierten Gefangene im Konzentrationslager Chacabuco, einer ehemaligen Salpetermine, die Freilassung von 45 Mithäftlingen. Die Aufnahme wurde mit einem Kassettenrekorder gemacht. Tausende von Oppositionellen wurden an möglichst menschenfeindlichen Orten im heißen Norden oder im eisigen Süden Chiles, weit ab von ihren Familien, jahrelang kaserniert. Anders als deutsche KZs dienten sie nicht der Massenvernichtung, obwohl viele Häftlinge hier unter der Folter und an den erbärmlichen Lebensbedingungen starben. Die Tausenden, die hier verwahrt wurden, besaßen sogar einen gewissen Spielraum, in dem sie ihr Dasein selbst gestalten und auch kulturell arbeiten konnten. Einer von ihnen war der Theatermann und Stückeschreiber Oscar Castro. Er hatte 1968 mit Studenten das Aleph gegründet und es zu einem der populärsten Theater der Unidad Popular gemacht. Nach dem Putsch entschied sich das Ensemble, in Chile zu bleiben. Als es 1974 die regimekritische Boleske Al principio existía la vida, am Anfang war das Leben, aufführte, wurde das Stück verboten und Oscar Castro zusammen mit anderen Akteuren verhaftet. Zwei von ihnen sind bis heute verschwunden. Im KZ Ritoque gelang es Castro, wieder Theater zu spielen. Die bekanntesten Lager, Tres Álamos, Chacabuco, Ritoque, wurden öfter vom Roten Kreuz aufgesucht. Dort, sozusagen unter den Augen der internationalen Öffentlichkeit, hatten die Gefangenen größere Freiheiten. Sie nutzten sie für vielfältige Aktivitäten. Während seiner zweijährigen Haftzeit stellte Oscar Castro eine Theatergruppe aus einigen Profis und vielen Laien zusammen, die jeden Freitag auf der Grundlage von Stücken wie Brechts Verhör des Lucullus und dem Marat von Peter Weiß auftraten. Sie mussten dabei nach einem festen Plan arbeiten. Tomamos la obra el día lunes. Leíamos la obra. Am Montag haben wir uns das Stück vorgenommen, es mit allen Regieanweisungen gelesen. Am zweiten Tag haben wir alles wiederholt und begonnen, es auswendig zu lernen. Danach wurde der Text in einer sehr freien Form geprobt. Wir konnten nie ein Stück ganz aufführen, sondern immer nur in seinen Grundzügen improvisieren. Wir mussten schnell arbeiten, denn wir waren nie sicher, dass nicht einer von uns in ein anderes KZ verlegt wurde. Das Wichtigste war, am Freitag damit fertig zu sein. Wenn uns das nicht gelang, haben wir schnell eine Fernsehshow gemacht mit Kameras aus Pappe, die sich wirklich wie richtige TV-Kameras bewegten. Das war sehr komisch. Wir haben Schlager gesungen und sie karikiert oder ein Ballett imitiert. Diese Form der Freizeitgestaltung hatte für alle Häftlinge einen sehr hohen Stellenwert, denn sie verkürzte den öden Alltag, das Warten auf den Sonntag mit den Besuchen. Am Donnerstag freuten sich bereits alle darauf und bereiteten sich vor. Und wenn es dann am Freitag um 19:30 Uhr losging, dann waren die Waschräume ab 6 voll. Die Leute zogen sich ordentlich an und putzten die Schuhe, um ins Theater zu gehen. Das war ein richtiges Ritual am Freitag. Am Samstag waren alle auf den Besuch am Sonntag gespannt, also fühlten sie sich nur 4 Tage inhaftiert. Oscar Castro hat im KZ auch eigene Stücke geschrieben und später wieder aufgeführt. Beispielsweise den Monolog Casimiro Peñafleta, preso político. Casimiro Peñafleta, politischer Gefangener. Es ist kein verbissener Monolog, sondern ein Selbstgespräch voller Komik und Ironie. Casimiro hockt in seiner Zelle und sinnt darüber nach, welche enorme Bedeutung er für die Militärs haben muss, dass sie nur noch ihn im KZ festhalten. Der Einzige, der eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt, bin ich. Er bildet sich ein bekannter Sänger zu sein, der ein neues Lied komponiert hat. Ein Lied über Ritoque. Me encierro en mi cabaña, donde vine hace 2 años a veranear. Me pregunto. Ich weiß nicht, was du an dir hast, Ritoque, dass ich dich einfach nicht verlassen kann. Wann wird wohl dieser fatale Frühling vorüber sein? Oh, mein Ritoque, meine Passion. Hier kennt man noch nicht einmal eine Unterhose. Casimiro erklärt sich schließlich für verrückt und ruft zum Aufstand gegen die ungerechte Ordnung in seinem fiktiven Land Cambruna auf. Die Riesen sind Mörder. Aber wenn wir alle gemeinsam gegen sie kämpfen, werden sie flüchten, wie Ratten sich in ihren Höhlen verkriechen, aus denen sie niemals hätten hervorkommen dürfen. Auf zum Kampf gegen die Riesen von Cambruna. Die herrschenden Riesen, die Militärs, scheinen oft nicht begriffen zu haben, wie sehr diese Fabeln sie betrafen. Sie griffen eher bei Äußerlichkeiten ein, wie der roten Farbe von Requisiten oder dem Namen Salvador in Bibelzitaten, was Erlöser bedeutet, aber auch der Vorname Allende war. Ángel Parra, Alma, eine Komposition, die er im KZ Chacabuco geschaffen hat, und ein anonymes Gedicht aus dem KZ Ritoque. Einmal, ein Tag, ich lebe für einen Tag, eine Nacht, die bevorsteht. Ich warte, es kommt ein Augenblick, ich warte. Täglich warte ich auf einen Tag, der kommt. Auf dieses eine Mal wart ich immer. Jede Nacht erinnert mich an die Nacht, die bevorsteht, jede Stunde an die eine, die ich ersehne. Weil sie kommen wird, warte ich täglich, nächtlich. Weil sie eintrifft, erwarte ich das eine Mal immer. Weil sie kommen wird, bin ich wach in dieser Nacht. In jeder Nacht. Auf diesen Tag, dieses eine Mal, diese Nacht, diese Stunde, die dich herbringt, wart ich. Wart ich jeden Tag, jedes Mal, jede Nacht, jeden Tag, erwart ich. Ja. La gran noche del folclore en el Teatro Caupolicán, presentando al nuevo conjunto Aquelarre. Die große Nacht der Folklore im Theater Caupolicán war von 1976 bis 1978 eine jährliche Manifestation des Canto Nuevo, des neuen Lieds, wie die Nueva Canción Chilena während der Militärdiktatur heißen musste. Der kleine Schallplattenverlag Alerce, die Lerche, hatte sie veranstaltet. Zuletzt nahmen 6.000 Leute daran teil. Por unas pupilas claras, entre muchos sables, quiera relucir. Die Militärs hatten nach dem Putsch versucht, das politische Lied in Chile von den subversiven und marxistischen Tendenzen zu säubern. Sie hatten die indigenen Musikinstrumente verboten, zahlreiche Sänger verfolgt, gefoltert, ins Exil getrieben und einige ermordet. Neue Liedermacher wie die Band Aquelarre nahmen ihre Tradition auf und setzten mitunter klare Zeichen, wenn sie von Libertad, Freiheit, sang. Fue, te diría yo, la única expresión organizada, masivamente organizada. Diese Nächte waren der stärkste Ausdruck des Widerstands. Die einzige halbwegs für ein großes Publikum organisierte Form des Widerstands in jenen Jahren. Wir gingen damit ein großes Risiko ein, denn natürlich erhielten wir Drohungen. Das war jedoch normal. Wir haben diese Art von Festival in einem Augenblick gemacht, als es keine politischen Organisationen gab, die uns hätten verteidigen können. Es war jedoch die einzige Möglichkeit für kritische Menschen, sich in einem größeren Rahmen zu treffen. Und es sprach sich bald herum, dass dies eine politische Veranstaltung war. Deshalb versuchte die Regierung, uns zu verbieten. Ricardo Garcia, ein bekannter Radiomoderator, hatte zusammen mit dem Musiker Carlos Necochea 1975 den kleinen Schallplattenverlag Alerce gegründet. Sie konnten zunächst die neue Musik nur unter dem Begriff Canto Nuevo präsentieren, um sie von der inkriminierten Tradition zu unterscheiden. Dennoch mussten sie mit den Schikanen des Regimes leben, weil den Zensoren allmählich bewusst wurde, dass mit diesem Festival die offizielle Kulturpolitik der Verhinderung unterlaufen werden sollte. Also wurde der Verlag mit Haussuchungen, Verhören von Partnern oder fiskalischen Sonderprüfungen schikaniert. Trotz aller Vorsicht intervenierten bei einer dieser langen Nächte die Carabineros, als ein Sänger sein Lied dem 100. Geburtstag seines Onkels Lucho widmete. Eine Anspielung auf Luis Emilio Recabarren, den Gründer der sozialistischen Bewegung in Chile. 1979 wurde die lange Nacht der Folklore endgültig verboten. Sie war ein Ausdruck besonderen Mutes in einer Zeit verschärfter kultureller Repression. Im Januar 1977 hatte bereits eine Brandbombe die Galerie Paulina Vo in Santiago während der nächtlichen Ausgangssperre vernichtet. Sie hatte sich als Zentrum kritischer Kunst einen Namen gemacht. Zahlreiche Bilder und eine Sammlung von Arpilleras gingen in Flammen auf. Im März desselben Jahres wurde das Theaterstück Hojas de Parra, Feigenblätter, aufgeführt. Eine burleske Montage aus Texten des Antipoeten Nicanor Parra mit anarchistischen Tendenzen, in der auch das Militärregime karikiert wurde. Die Rechtspresse schäumte und brandmarkte die Darstellung als die unglaublichste und unverschämteste Kritik gegen unser Vaterland. Dann verbot das Gesundheitsamt die Fortsetzung in einem Theaterzelt aus hygienischen Gründen. Eine Brandbombe zerstörte es schließlich, als das Stück wieder aufgenommen werden sollte. Erst nach der wirtschaftspolitischen Notlage Anfang der 1980er Jahre entspannte sich die Repression etwas, auch für Ricardo Garcia und Alerce. Junto con los movimientos políticos ya organizados, junto con las protestas, Damals traten wieder politische Organisationen auf. Es gab Proteste und Barrikaden auf den Straßen. Und wir konnten sogar lange verbotene Sänger wieder auflegen, wie Quilapayún, Inti Illimani oder Víctor Jara. Die Situation normalisierte sich etwas, so dass sich die politischen Kräfte wieder aktiv zeigen konnten und sich nicht mehr indirekt durch die Musik, das Theater, die Poesie ausdrücken mussten. Sie waren auf den Straßen präsent. Dadurch änderte sich auch das politische Lied, das neue musikalische Linien entwickelte. Pero al mismo tiempo se desarrollan otras líneas musicales. Die Band Santiago del Nuevo Extremo, eine der Protagonisten des Canto Nuevo, nahm beispielsweise in ihren Liedern immer mehr Elemente der lateinamerikanischen Fusion-Musik auf. Der Song A Mi Ciudad ist Santiago gewidmet, der Stadt, die so viel ertragen musste. Und eine kaum verdeckte Hommage an Víctor Jara. Die Stadt ist nicht mehr dieselbe, nicht mehr die, an der wir teilhaben wollten. Wo sind die Hände geblieben? Wo bist du, zu dem wir aufgeblickt haben? Für wen sollen wir singen? Dennoch zögern wir nicht, dir ein Lied zu widmen. Tausend Stimmen sagen dir, es war nicht vergeblich, dass du uns deine Stimme geliehen hast. Víctor, der du uns fehlst, für dich singen wir auf ewig. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos? Volverte a conquistar, una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora? ...1983, nach den Jahren des Terrors und der Verfolgung jeglicher Opposition, zogen zum ersten Mal wieder Demonstrationen durch die Straßen. Die vielen Gruppen, die sich in den letzten Jahren im Untergrund gebildet hatten, drängten in die Öffentlichkeit. Die noch schwachen Organisationen riefen zusammen mit den Kupferarbeitern zu ersten nationalen Protesttagen auf. Die Nacht zum 11. Mai war in ganz Santiago vom Lärm des Topfschlagens erfüllt. In den Arbeitervierteln brannten Barrikaden. Die sozialen Organisationen demonstrierten die Macht des vereinten Volkes. Nach der langen Zeit der Ohnmacht und Angst fassten die Chileninnen und Chilenen wieder Mut. Zu Ende waren die Jahre der politischen Sprachlosigkeit, in denen sie sich fast nur in der Kultur manifestieren konnten und im Widerstand der Kunst die Kunst des Widerstands geübt hatten. Wir haben gewonnen in Dignität. Wir haben gewonnen. Wir haben die Würde wiedergewonnen, die Solidarität und das gewerkschaftliche Bewusstsein. Aber der Kampf geht weiter, denn dies ist ein Krieg. Wir haben eine Schlacht verloren, aber keineswegs den Krieg. Morgen werden wir den Kampf fortsetzen und dazu brauchen wir noch viel mehr Kraft. Angesichts einer desolaten Wirtschaftslage forderten sie auf Spruchbändern Brot, Arbeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Und erinnerten in ihren Rufen immer wieder an den toten Reformer. Allende presente. Der Noticiero Alternativo Número 1, die alternative Nachrichtensendung Nummer 1, hat dieses Material festgehalten. Aufgenommen 1983 von der Grupo Proceso, einer Gruppe junger Leute, und zwar auf Video. Diese neue Technik war Ende der 1970er Jahre mit dem neoliberalen Konsumwahn auf den Markt gekommen, als Spielzeug für Erwachsene und vor allem als professionelle Technik für die Produktion von Werbespots. So konnten sich die Filmemacher mit der Reklame von Konsumwahn über Wasser halten. Denn die staatliche Filmförderung hatte die Diktatur längst abgeschafft. und ihre Apparate nebenher noch sinnvoller nutzen. Als Waffe gegen das Regime. Teleanalysis hieß ein weiteres halbstündiges Videoprogramm. Journalistinnen und Journalisten der christdemokratischen Zeitschrift Analysis haben es einmal im Monat zusammengestellt und in Kulturzentren der Arbeiterviertel, kirchlichen Organisationen oder Universitäten verbreitet. Überall dort, wo es inzwischen Videoplayer gab. Die erste Nummer vom April 1985 dokumentierte ein barbarisches Verbrechen an drei Mitgliedern der Kommunistischen Partei. Am letzten Märzwochenende nahmen erschüttert von den Morden mehr als 20.000 Personen am Trauerzug für José Manuel Parada, Manuel Guerrero und Santiago Natino teil. Die brutale Form der Verbrechen an diesen für ihr Engagement bekannten Intellektuellen hat besonders viele Menschen angetrieben. Parada, der Präsident der Studentenvertretung, Guerrero, ein Soziologe des Vikariats der Solidarität, und der Künstler Natino waren entführt, gefoltert und dann enthauptet worden. Die Demonstranten fürchteten die Reaktion des Staatsterrors nicht und forderten Gerechtigkeit und Achtung vor dem Leben. Der Schriftsteller Gustavo Adolfo Becerra drückte seine Solidarität mit einem Gedicht aus. Die Frage ist klar. Im Schatten haben wir keine Schatten. Wir sind der kleinere Bruder eines wachsenden Landes. Der Hunger wird weder durch Brot noch durch Weizen gestillt. Angeekelt von so vielen Verbrechen sind diese Toten unsere einzige Hoffnung. Hier, in der Abgeschiedenheit, blieben sie liegen, für immer verstummt, in der Überzeugung, dass wir uns eines Tages gegen den Schmerz und die Dunkelheit erheben. Die Frage ist klar. Während für das Volk der Tag anbricht, wird es Nacht für die Diktatur. In der Geschichte Amerikas gibt es drei neue Passionen in diesen einsamen Gräbern des Olivenhains. Teleanalysis hat diesen schrecklichen Gewaltakt als einziges Medium ausführlich dokumentiert. Der massive Protest gegen die Bluttat überraschte das Regime. Es ließ einige Carabineros unterster Ränge verhaften. Bis zum Ende der Diktatur blieb Teleanalysis trotz der unberechenbaren staatlichen Zensur eines der wichtigsten Instrumente der Gegeninformation. Im halblegalen Raum der Opposition zirkulierten sogar Filme aus der Zeit der Unidad Popular, sowie der lange Dokumentarfilm Chile, No invoco tu nombre en vano. Chile, ich rufe deinen Namen nicht vergebens. Er ist ein weiteres Dokument des Widerstandswillens des chilenischen Volks. Gedreht in Chile und fertiggestellt im Exil. Die erste gemeinsame Arbeit. Für das Kollektiv Cine Ojo bildeten die Ereignisse im Jahr 1983 einen ersten tiefen Einschnitt in das festgefügte System der Militärherrschaft. Die spontanen Proteste gegen das Regime weiteten sich rasch von den Arbeitervierteln in Santiago auf andere Bereiche aus, eine Folge der zunehmenden Verarmung. Die Gewerkschaften riefen zu nationalen Streiks auf und betonten ihr Selbstverteidigungsrecht angesichts eines Staates, der in erster Linie die Unternehmer schützte und gegen Demonstrierende wieder mit der nur allzu bekannten Gewalt vorging. Die Proteste dauerten 4 Tage. Das Ergebnis diesmal: 10 Tote, Dutzende durch Schüsse Verletzte und 1200 Verhaftete. Cine Ojo war als Archiv der fortdauernden Kämpfe des Volkes gegründet worden. In dieser neuen Etappe der Auflehnung gegen die Diktatur standen nicht nur die Folgen der Unterdrückung und das Leid im Mittelpunkt, sondern die Formen des Kampfs und der unbedingte Wille, ihn zu gewinnen. Noch einen Schritt weiter ging Andrés Ras, 1985 in Dulce Patria, süßes Vaterland. Hier marschierte zum ersten Mal wieder in einem regimekritischen Dokumentarfilm das chilenische Militär auf, die Machtmaschinerie Pinochets. Und der Diktator selbst lobte in einer berühmten Ansprache seinen Kampf gegen den Kommunismus. Uno sigue pensando, bueno, ¿y cuándo ha sido derrotado el comunismo? Dios mío, dime dónde. Man fragt sich oft, wann wird wohl der Kommunismus besiegt werden und wo? In Kuba vielleicht, wohin die Sowjets Raketen schickten? Kennedy sagte, nein, meine Herren, so geht das nicht. Aber die Russen sind pragmatisch und sagten ihm, kein Problem, wir ziehen sie zurück. Aber gucken Sie sich doch mal dieses Kuba heute an. Und dann Nicaragua. Lernt denn niemand die Lektion? Chile ist das einzige Land der Welt, das einzige, das die Kommunisten rausgeschmissen hat. Unkommentiert durfte Pinochet zu Wort kommen, denn er entlarvte sich selbst durch seinen Redestil und seine Theorie, die von der Wirklichkeit des sogenannten kommunistischen Widerstands widerlegt wurde. Andrés Ras wagte es in Dulce Patria, die andere Seite Chiles, die herrschende Oberschicht, zu zeigen, die sich in der Diktatur maßlos bereicherte, und sie durch die Bildmontage mit der kruden Realität zu konfrontieren. Einen weiteren thematischen Schwerpunkt bildete die Jugend, die an vielen Fronten kämpfte, vor allem an den von Militärs dirigierten Hochschulen. Ein Studentenvertreter. Die Studentenbewegung hat in den vergangenen Jahren einen konsequenten Kampf gegen das Militärregime und für Demokratie und Freiheit in Chile geführt. Einen Kampf um eine wirklich demokratische Universität und gegen das System der Militärrektoren, die an den meisten Hochschulen herrschen. Die Universidad de Chile wird zum Beispiel von einem General kommandiert. Das ist eine der Hauptforderungen der Studentenbewegung. Doch die Jugend verstand nicht nur zu kämpfen, sondern auch auf großen Rockkonzerten das Leben zu feiern, wie hier mit Los Prisioneros. Wenn du jedes Jahr so gern nach Italien reist und die Kultur in Deutschland so toll findest, warum bleibst du dann nächstes Jahr nicht gleich dort? Wenn du hier nicht die Mittel findest, die du brauchst, dein Genie nicht ausreichend gewürdigt wird, warum haust du dann nicht endlich ab? Warum haut ihr alle nicht endlich ab? Ein Song, der durchaus politisch zu verstehen ist, gerichtet an die Wohlhabenden, die sich über das Leben in Chile mokieren, sowie an die herrschende politische Klasse. Mit dem Rock verbreitete sich in Chile Anfang der 1980er Jahre allmählich eine Musik, die längst in anderen Ländern als Rock Nacional akzeptiert worden war. Nur in dem kleinen Andenland hatte er sich gegen die starke Tradition des neuen Lieds lange nicht durchsetzen können, denn der Rock galt als Teil einer imperialistischen Kultur. In dieser Zeit der Wirtschaftskrise und wachsender sozialer Spannungen fand die Jugend endlich im Rock den Rhythmus, der ihr Lebensgefühl angemessener auszudrücken vermochte. Eine ganz andere Gruppe junger Menschen als die gesellschaftlich bewussten, kämpferischen Jugendlichen der Dokumentarfilme tauchte plötzlich in einzelnen Spielfilmen auf. Gonzalo Justiniano zeigte zum Beispiel in Kaluga Omenta, Kopf oder Zahl, auf einem weiten, öden Platz eine Handvoll Außenseiter, die herumvagabundieren, die sich vollgedröhnt mit Drogen selbst aus dem Verkehr gezogen haben, in den Tag hineindösen und mit krummen Geschäften ein paar Pesos verdienen. Sie sind keine Ausgestoßenen, sondern Verweigerer, früh Desillusionierte, Resultate einer Überdosis von autoritärer Politik und umfassendem Terror. In keinem anderen Film sah Santiago de Chile so hässlich aus wie hier. Ein extremes Gegenbild gegen das saubere Image, das die Medien der Diktatur gern verbreiteten. Jüngere Regisseure wie Gonzalo Justiniano hatten begonnen, Spielfilme zu drehen, und zwar meist mit Hilfe ausländischer Fernsehsender. Sie versuchten erst gar nicht, das Erbe des politischen Kinos der Allende-Zeit aufzunehmen, sondern setzten sich bewusst davon ab. So auch Pablo Perelman. Yo siento que hay un rechazo, incluso un rechazo nervioso, un poco visceral a lo político de parte de la nueva generación. Ich empfinde eine geradezu nervöse, physische Ablehnung des Politischen in der neuen Generation. Das Produkt, das entsteht, ist zwar politisch, aber nur in einem indirekten Sinn. Es ist eine Abwehr jener angestrengten Form des Politischen, die es in unserem Kino der 1960er, 1970er Jahre gab. Die politische Erfahrung ist für uns heute mit sehr harten Dingen verbunden, die noch immer schmerzen und die nicht so einfach abgehandelt werden können. Vor allem die jüngere Generation, die kaum etwas anderes als die Diktatur bewusst erlebte, hat viele politische Ereignisse noch nicht so recht verdaut und auch nicht den Schmerz, den sie bedeuten. Pablo Perelman, damals bereits Ende 30, griff deshalb in seinem Spielfilm Imagen Latente, latentes Bild, einen dieser schmerzhaften Fälle auf, die Verschleppung und Ermordung seines Bruders. Im Film begibt sich Pedro, ein Fotograf, auf die Suche nach dem Verschwundenen und nach seiner eigenen Identität. Er ist ein Antiheld, eine gebrochene Gestalt mit vielerlei Konflikten, angeschlagen von den Jahren der Repression, verfolgt vom Trauma der Folter. Ein Mann, der sich täglich ein Bild macht von dem, was Unterdrückung bedeutet und doch nicht mehr fähig ist, sich wirklich zu engagieren. Das Schlimmste ist für mich dieser Kriegszustand. Am einfachsten ist der Tod. Zack, und alles ist vorbei. Schlimm ist dieser allmähliche Tod, der Tod des zivilen Lebens. Du kannst nicht mehr richtig lieben. Du kannst keine Familie mehr haben, kannst nicht mehr frei denken, keinen ehrlichen Beruf nachgehen. Der Fotograf Pedro will nicht nur das Schicksal seines Bruders aufklären, sondern auch das System des Verschwindenlassens dokumentieren. Er interviewt Überlebende, rekonstruiert mit ihrer Hilfe Formen der Folter und fotografiert sogar die Villa Grimaldi, ein geheimes Folterzentrum, das es in Santiago wirklich gab. Mit diesen Szenen hatte Pablo Perelman ganz offensichtlich die Toleranzschwelle der Zensur zu sehr strapaziert. Der Film ist eine parteiische Version der Wirklichkeit, die nicht dem Konzept der Versöhnung entspricht, sondern die Gültigkeit der Theorie des Klassenkampfes vertritt. Mit diesem etwas geschraubten Argument verbot die Zensur 1988 zum ersten Mal seit 15 Jahren einen chilenischen Spielfilm. Pablo Perelman ging in der Darstellung der Diktatur auch sehr viel eindeutiger vor als andere Kollegen. Er siedelte die Suche nach dem Verschwundenen nicht im Privaten an, sondern zeigte sie als politischen Fall. Er fügte die Folterszenen zwar nur kurz und als Traumsequenzen ein, ließ aber seinen Fotografen Pedro die berüchtigte Villa Grimaldi mehrfach umkreisen und hob damit ihre schaurige Bedeutung ins Bewusstsein des Publikums. Ende 1988 verlor Pinochet die ersten freien Wahlen und Imagen Latente konnte aufgeführt werden. Mit riesigem Erfolg. In meinem Land sind die Toten nicht tot und die Lebenden nicht lebendig. In meinem Land, im Norden hart und grün, im Süden geschehen Dinge, die selbst die Luft nicht begreift. In meinem Land, zu viel Meer, zu viel Armut, kam ein Tag, Sohn einer blutigen Mutter, an dem wir uns mit der Hoffnung zu Bett legten und am Morgen mit dem Verrat erwachten. Seit jenem Tag sind die Toten nicht tot und wir Lebenden nicht lebendig. Doch in meinem Land, stolz auf seine Seen, seine Frauen, den Wein und die Berge, ist der Kampf für den Menschen wie der Regen für die Erde. Ich sagte es schon, es ist ein Land von Feuer geformt und von Blut, ein Land vollkommener Schönheit, unendlich lang und verschwiegen, wo Dinge geschehen, die selbst die Luft nicht begreift. Juan Rodrigan, 2016 gestorben, hat dies geschrieben. Er gehörte zu den bedeutendsten Dramatikern Chiles. Vom Beruf war er Textilarbeiter und lange Gewerkschaftsführer. Als er nach dem Putsch entlassen wurde, hielt er sich zunächst mit dem Verkauf antiquarischer Bücher über Wasser. Dann begann er, Stücke zu schreiben und, um sie aufzuführen, gründete er eine eigene Theatergruppe. Er nannte sie schlicht El Telón, der Vorhang, obwohl er für seine Aufführungen meist keinen brauchte. Los directores de teatro hacían demasiadas concesiones. Die Theaterdirektoren machten zu viele Konzessionen, um einen neuen Autor aufzuführen. Sie wollten nur Stücke zeigen, damit das Publikum die Gegenwart vergessen konnte, die es bloß unterhielten. Sketche mit einem leicht kritischen Unterton. Das war das vorherrschende Theater. Diesen Weg wollte ich nicht einschlagen, sondern die unverstellte Realität zeigen. Das Publikum beunruhigen, es in seinem Inneren verändern. Es aufmunter. Also bildeten wir zu dritt eine Gruppe und führten unser erstes Stück zunächst ein Jahr lang nur insgeheim in Arbeitervierteln, gewerkschaftlichen und kirchlichen Organisationen auf. Als wir uns stark genug fühlten, brachten wir unser nächstes Stück auf einer Bühne heraus. Hechos consumados. Vollendete Tatsachen. Darin beschrieb Juan Rodrigan 1981 eines der größten sozialen Probleme der Diktatur. Die Massenarbeitslosigkeit als Folge des neoliberalen Wirtschaftssystems. Hunderttausende waren dadurch ins Elend gestürzt worden, wie Marta und Emilio, die auf einem öden, anscheinend herrenlosen Orts am Rand von Santiago ein ärmliches Dasein fristen. Eines Tages erscheint ein Aufseher, die Inkarnation des Neoliberalismus, und fordert die beiden kategorisch zum Verlassen dieses nutzlosen Fleckenlandes auf. Marta und Emilio versuchen friedlich, ihre Lebensgrundlage zu verteidigen und helfen sogar der tuberkulosekranken Frau des Aufsehers. Doch dieser beharrt schließlich mit Gewalt auf der Durchsetzung des Räumungsbefehls. Wir wollten damit zeigen, dass ein Mensch ganz ohne Waffe sich gegen eine Diktatur auflehnen kann. Denn er verfügt in seinem Inneren über eine viel stärkere Waffe, seine Würde. Deshalb stirbt er. Aber es wird eine Zeit kommen, in der wir nicht mehr wegen unserer Würde sterben werden. Darum geht es mir. Um die völlig Verarmten, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft finden, die offiziell gar nicht leben, die als Person nicht mehr anerkannt werden. Und vor allem um die Verteidigung der Menschenwürde in einem Land, in dem die Werte nichts mehr gelten. Mit Hechos Consumados hat Juan Rodrigan eine Parabel auf den Neoliberalismus geschaffen. Ein mutiger Versuch von Systemkritik, den Publikum und Kritik zu einem großen Theatererfolg der frühen 1980er Jahre machten. Eine eigene Form der Reflexion über die Vergangenheit unternahm wenig später Marco Antonio de la Parra. Er kam als Medizinstudent zum Theater und erlebte 1978 gleich mit seinem ersten Stück Lo crudo, lo cocido, lo podrido, das Rohe, das Gekochte, das Verfaulte, die pinochetistische Zensur. Erst 1983, als das Regime sich durch die Massenproteste gezwungen sah, die Zügel etwas schleifen zu lassen, wurde es aufgeführt. Marco Antonio de la Parra, wie Rodrigan, einer der bedeutendsten chilenischen Dramatiker, definiert sein Theater als postmodernistisch. No, señor. Es la renuncia a las grandes utopías revolucionarias. Derecha, izquierda, democracia cristiana, de todas partes. Das heißt, völlige Ablehnung der großen revolutionären Utopien, der Rechten wie der Linken, der christdemokratischen, überhaupt aller. Weniger Begeisterung und dafür Skepsis beim Blick auf die Wirklichkeit. Toleranz gegenüber ganz unterschiedlichen Diskursen. Ablehnung des Genres, Integration des Gegensätzlichen, von Marxismus und Kapitalismus statt reiner Lehre. Das ist das Ergebnis einer tiefen Desillusionierung, und zwar nicht nur einer kulturellen, sondern einer existenziellen. Die Enttäuschung über die Niederlage, die uns am 11. September 1973 zugefügt wurde. Das war so schmerzlich, dass zumindest meine Generation sich nicht damit begnügen kann, Pinochet allein die Schuld zu geben. Auch wir sind mitschuldig und finden, dass sich die Unidad Popular geirrt hat, dass Pinochet Teil der gleichen Irrtümer ist, die Ende der 1960er Jahre aus Begeisterung begangen wurden. Nur selten äußern sich chilenische Intellektuelle so selbstkritisch. Von Marco Antonio de la Parra ist deshalb kein traditionelles Theater zu erwarten, wie der Titel eines seiner erfolgreichsten Stücke signalisiert. La secreta obscenidad de cada día. Die geheime Obszönität des Alltags. Zwei Typen treffen sich auf einer Bank vor einem Mädchengymnasium. Zwei Exhibitionisten, wie es scheint, oder zwei Verfolgte oder sogar zwei Attentäter. Und eigentlich keine geringeren als Sigmund Freud und Karl Marx, die geistigen Säulenheiligen der Generation der 1960er Jahre. Marco Antonio de la Parra, im Nebenberuf Psychiater, geht es hier um die satirische Demystifizierung der großen Lehrer des letzten Jahrhunderts. Die Lehrer sind austauschbar, sind jedermann und niemand. Eben zwei Spanner vor einem Mädchengymnasium oder zwei Handlanger der Diktatur. Dieses Solo für Carlos und Sigmund, wie der deutsche Titel des auch hier aufgeführten Stückes lautet, endet mit einem Sakrileg. Marx und Freud, die geistigen Götter jenes modernistischen Jahrhunderts, werden nicht nur vom Sockel gestoßen. Die beiden Weltanschauungen, die sie verkörpern, Marxismus und Psychoanalyse, und auf denen ganze Denksysteme gegründet sind, werden von Marco Antonio de la Parra auf blasphemische Weise verhöhnt. Wir haben lange genug mit dem Tod zusammengelebt. Jetzt ist die Gelegenheit, die Gewalt zu beenden. Und zwar mit den Waffen des Friedens. Denn unser Land braucht wieder seine Würde. Für ein Chile von allen sagen wir Nein. Gemeinsam werden wir siegen. Chile, die Freude kommt bald. Die Freude, die dieser Wahlsong verhieß, kam im Oktober 1988 tatsächlich über Chile. Denn General Pinochet hatte sich verkalkuliert. Er glaubte, fest im Sattel zu sitzen und das von ihm verordnete Plebiszit spielend zu gewinnen. Deshalb erlaubte er es sogar der Opposition, zum ersten Mal nach 15 Jahren der Verbannung aus den Massenmedien, sich im staatlichen Fernsehen an die Bevölkerung zu wenden und für ihre Ziele zu werben. Täglich 15 Minuten, 4 Wochen lang. In einem einzigartigen Akt der Solidarität wirkten zahlreiche Intellektuelle und Künstler an dieser Wahlsendung mit und bereiteten dem Diktator seine schwerste Niederlage. In zahlreichen Manifestationen unterstützten sie außerdem diese Kampagne des Nein und demonstrierten so den Widerstand und die ungebrochene Lebenskraft der chilenischen Kultur. Für die Filmleute war diese erste gemeinsame Arbeit eine einzigartige Erfahrung. Zu ihnen gehörte Silvio Cayossi, ein bekannter Regisseur und Werbefilmer. La gran mayoría de los cineastas chilenos, y yo diría los mejores Die Mehrheit der Leute, die besten chilenischen Filmemacher, würde ich sagen, haben daran mitgewirkt. Mich hat sehr überrascht, dass unter ihnen sogar Leute waren, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie an so etwas mitmachten und noch dazu gratis. Wir alle haben kostenlos daran gearbeitet, denn wir hatten nur ein Ziel vor Augen, die Rückkehr Chiles zur Demokratie. Es war eine wunderbare Erfahrung. Und obwohl wir 12 oder 13 sehr verschiedene Regisseure waren, gelang es uns, eine stilistische Einheit der vielen einzelnen musikalischen Spots über das zentrale Thema zu schaffen. Dabei haben wir sehr wenig untereinander diskutiert, denn wir wussten, was die Opposition benötigte, um auf die terroristische, offizielle Kampagne zu antworten. Ein Programm der Franja del No ließ beispielsweise die Oberkommandierenden der Streitkräfte wie zum Tanz aufmarschieren und ihre Meinung über den künftigen Präsidentschaftskandidaten verkünden. Este hombre, que dijo se retiraría, quiere permanecer hasta 1997. Denn Pinochet selbst hatte kategorisch erklärt, ich werde mich 1989 zurückziehen. Doch dann nominierten sie als einzigen Kandidaten Pinochet, obwohl General Stange das Gegenteil mitgeteilt hatte. Sie nahmen auch keine Rücksicht auf den Appell der Bischöfe, wie General Mattei versprochen hatte. Und der schließlich Designierte war auch weder jung noch Zivilist, wie Admiral José Toribio Castro versichert hatte. Und der Mann, der zugesagt hatte, sich zurückzuziehen, will bis 1997 im Amt bleiben. Das ist die vollkommene Demokratie, die Pinochet den Chilenen versprochen hat. Chile. Die Freude kommt bald. Der positive Grundton war charakteristisch für die Franja del No der Opposition. Sie konterkarierte die Kampagne des Terrors, die das Regime mit ungeheurem finanziellen Aufwand auf allen Kanälen und mit unbegrenzter Sendezeit entfesselte. Eine Armada von 40 Psychologen, kommandiert von 3 Generälen, ließen Angst vor einem kommunistischen Chaos wie zu Allendes Zeiten verbreiten und verteufelten dabei die sozialistische Regierung in einem Maße, dass selbst gutgläubige Chilenen es nicht mehr fassen konnten. Diesem Exzess von Angst, Lüge und Horror setzte die Opposition mit der Franja del No kritische Informationen entgegen und besiegte mit einer optimistischen Perspektive nach 15 Jahren die Diktatur. Die Inti Illimani spielen La Exiliada del Sur, die Exilierte des Südens, nach einem Gedicht von Violeta Parra. Darin beschreibt sie eine Reise durch das südliche Chile, wo sie überall ein Stück von sich zurückließ, eine Metapher auf so viele Emigrationen. Santiago schien mir fremd, farblos und unwirklich an jenem Morgen im Mai 1985. Nach 12 Jahren Abwesenheit hatte ich ein seltsames Gefühl der Unsicherheit. Es kam mir so vor, als hätte die Geschichte keine Spuren in diesen Straßen hinterlassen. So persönlich beginnt Miguel Litín sein Acta General de Chile, sein Protokoll über Chile. Nach langer Zeit des Exils wollte einer der berühmtesten chilenischen Filmregisseure sein Land wiedersehen, das er 1973 hatte verlassen müssen. Er wollte jedoch keine Reise in die Erinnerung unternehmen, sondern aus der Nähe erkunden, was er aus der Ferne bekämpft hatte, die Diktatur Pinochets. Aus dieser Idee entwickelte er einen 4-stündigen Dokumentarfilm und begann ein riskantes Abenteuer. Er war ein prominenter Linker, hatte als erster einen Film über Salvador Allende, Compañero Presidente, gemacht, musste deshalb illegal einreisen und dazu in die Haut eines Biedermanns schlüpfen, eines uruguayischen Geschäftsmanns, der einen Werbefilm drehen wollte. Auch die Dreharbeiten waren höchst kompliziert, denn Miguel Litín konnte an vielen Aufnahmen aus Sicherheitsgründen nicht persönlich teilnehmen. Die Kameramänner gehörten zu 3 europäischen Filmteams, die unabhängig voneinander offiziell touristische Filme drehen sollten und tatsächlich für ihn arbeiteten. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es, die Wirklichkeit vor allem auch der einfachen Menschen in vielen Facetten zu zeigen. In den Jahren der Diktatur hat das Volk seine Organisationen unabhängig von der Regierung aufgebaut, wie zum Beispiel die Komitees für den gemeinsamen Einkauf von Lebensmitteln und die Volksküchen. Sie werden ausschließlich von Frauen geleitet, um zu verhindern, dass bei massenhaften Festnahmen der Männer diese Volksorganisationen zusammenbrechen. Sehr beeindruckt war Miguel Litín von der Beteiligung der chilenischen Frauen an allen entscheidenden Aktivitäten zur Verbesserung des Alltagslebens, wie zum Beispiel bei der Organisation der Volksküchen. So haben sie ganz konkret dazu beigetragen, gegen die Kultur des Todes eine Kultur des Lebens zu gestalten, wie es im Film heißt. Nach den Jahrzehnten der Armut hatte ihnen die Regierung Allende endlich eine neue Zukunftsperspektive gegeben. Wir kämpfen nicht nur, um unsere Ansprüche durchzusetzen, das Recht auf Gesundheitsfürsorge und auf eine Wohnung, sondern auch für einen Regimewechsel. Dazu müssen wir auch in Zukunft kämpfen und Opfer bringen, denn wir wollen frei leben. Acta General de Chile ist die umfangreichste Dokumentation der ersten 12 Jahre der Gewaltherrschaft. Sie enthält unter anderem Rückblenden auf die Allende-Zeit, den Putsch und seine dramatischen Folgen, den wachsenden Widerstand in der Bevölkerung, aber auch den bewaffneten Kampf gegen das Regime und die Haltung von unverbesserlichen Pinochet-Anhängern. Im Exil hat das chilenische Kino die schlimmste Zeit der Diktatur überlebt. Und zwar mit einer zumeist antifaschistischen Thematik. Ein einzigartiges Phänomen in der Filmgeschichte. In vielen Ländern haben dabei die Filmemacherinnen und Filmemacher Unterstützung gefunden und manche überhaupt erst begonnen, Filme zu drehen. Wie zum Beispiel der Schriftsteller Antonio Skármeta. Alles hatte mit einem Film angefangen, der ich mit dem Regisseur Peter Lilienthal gemacht habe. Ich habe das Drehbuch geschrieben, Es herrscht Ruhe im Land. Dieser Film war sehr erfolgreich damals. Dann habe ich andere Drehbücher geschrieben. Film ist ohne Zweifel ein Teil von literarischer Arbeit. Und sogar filmische Kultur hat einen direkten Einfluss über meine Literatur. Die Art und Weise, wie ich die Dialoge aufbaue, wie ich eine Szene von anderen Tränen, wie ich mich an der Spannung konzentriere, die Sachen kommen vom Film. Dennoch war es erstaunlich, dass das ZDF den damals hier noch kaum bekannten Schriftsteller 1983 als erstes Projekt die Regie eines langen Spielfilms anvertraute. Ardiente Paciencia. Mit brennender Geduld. Denn er besaß keinerlei praktische Filmerfahrung. Das kleine Fernsehspiel war jedoch ein Labor für neue Talente. Buenos días, muchacho. Buenos días, poeta. Mire, señor Pablo Neruda, Monsieur Pablo Neruda, compañero Pablo Neruda. Darin geht es um die Beziehung zwischen Chiles größtem Poeten Pablo Neruda und seinem Postboten Mario im dörflichen Ambiente der Isla Negra, Nerudas geliebtem Landsitz am Meer. Der junge Briefträger, Sohn eines Fischers, ist verliebt in die schöne Beatrice und möchte die richtigen Worte finden, um sie zu verführen. Mit Hilfe des Dichters gelingt es ihm, sie zu erobern und selbst ein populärer Poet zu werden. Historischer Hintergrund sind die letzten Jahre Nerudas zwischen 1969 und 1973, seiner Präsidentschaftskandidatur für die Kommunistische Partei, die er zugunsten Allendes aufgab, der Berufung als Botschafter in Paris, der Nobelpreis, seiner Krankheit, der Putsch und sein Tod wenige Tage später. Antonio Skármeta schildert die Phase der militärischen Besetzung der Isla Negra ohne besondere Dramatik, schafft jedoch durch kurze Momentaufnahmen und auf der Tonspur die Atmosphäre der Bedrohung und deutet mit der Verhaftung des Postboten auf das Schicksal vieler Anhänger Allendes hin. Esa gente en las rocas. ¿Qué hace toda esa gente en las rocas? Pablo Neruda erscheint als einfacher Mann. Nicht als der alles überragende Nationalpoet, sondern als Dichter des Volkes. Antonio Skármeta drückt sie in dessen von ihm erfundener Freundschaft zu dem jungen Briefträger Mario und in seinem humorvollen Umgang mit der Bevölkerung von Isla Negra aus. Ardiente Paciencia ist einer der wenigen von einem Chilenen im deutschen Exil gedrehten Spielfilme. Den Stoff hat Michael Redford 1994 als Il Postino, der Postmann, erneut verfilmt. Doch zuvor hatte Antonio Skármeta ihn bereits 1984 zu seinem berühmten Roman Mit brennender Geduld verarbeitet, der zu einem Welterfolg wurde und als Hörspiel, Hörbuch und Theaterstück alle nur möglichen Umformungen erlebte. Ich glaube, meine Novela hat einen Merit, der sie attraktiv macht. Ich glaube, dass mein Roman die Qualität hat, um in verschiedenen Genres zu erscheinen. Er besitzt eine seltsame Mischung aus Poesie, Humor und Politik. Elementen, die nicht immer zusammenfinden. Dann handelt er von einem großen Poeten von universaler Wertschätzung. Außerdem enthält er sehr subtile und witzige Dialoge. Und schließlich beschreibt er sehr konzentriert einen intensiven Moment Lateinamerikas und Chiles, das Erwachen eines Volkes durch eine Utopie und ihr Scheitern, das zum Terror führt. Das ist ein aktuelles und universelles Thema. »2010 wurde der Stoff sogar als Oper aufgeführt, mit der Musik des mexikanischen Komponisten Daniel Catán, als Koproduktion der Oper von Los Angeles, des Theaters an der Wien und des Théâtre du Châtelet in Paris, mit Plácido Domingo in der Rolle des Neruda.« Plácido Domingo es un hombre que se ha tomado este trabajo de manera muy personal. Plácido Domingo hat diese Arbeit als etwas sehr Persönliches betrachtet. Denn er wurde während der schrecklichen Franco-Diktatur aus Spanien vertrieben, ging nach Mexiko und hat dort mit Poeten und Künstlern im Exil zusammengelebt. Das heißt, er verkörperte mit Neruda eine Figur, die er aus seinem eigenen Exil kannte. Die Premiere war wunderbar. Plácido Domingo ließ mich auf die Bühne holen und ich habe den Applaus mit ihm zusammen erlebt. Es gab Standing Ovations, die mich sehr bewegt haben. Santiago de Chile, año 1972. En solo 18 meses, Das wichtigste Werk über das Projekt eines demokratischen Sozialismus drehte Patricio Guzmán mit La Batalla de Chile, die Schlacht um Chile, der Kampf eines unbewaffneten Volkes. Darin dokumentierte er das letzte Regierungsjahr von Salvador Allende bis zum Putsch im September 1973. Niemand hat das turbulente Geschehen filmisch detaillierter erfasst als dieser einzigartige Chronist chilenischer Geschichte. Fast sein gesamtes Werk hat er dem Schicksal seines Landes gewidmet. In der Ferne, in Spanien, hat Patricio Guzmán 1970 den Sieg Allendes erlebt. Er konnte gerade noch sein Regiestudium an der Madrider Filmakademie beenden und kehrte 1970 mit großen Erwartungen nach Santiago zurück. Las calles estaban llenas de gente, había un entusiasmo, había desfiles por todos lados, mitines, celebraciones. Die Straßen waren voller Menschen, voller Enthusiasmus. Überall gab es Aufmärsche, Gesprächsrunden, Treffen. Eine permanente Mobilisierung herrschte auf dem Land wie in den Arbeitervierteln. Eine freudige Stimmung voller Musik und Gesang. Das fand ich toll und hat mich angetrieben, sofort mit dem Filmen zu beginnen, denn so hatte ich mein Land noch nie erlebt. Das Ergebnis war 1972 El Primer Año, das erste Jahr. Ein visuelles Resümee der zentralen Ereignisse von 12 Monaten Allende-Regierung, wie zum Beispiel der Nationalisierung der Bergwerke. Oder der Marsch der topfschlagenden Mumien, der erste sichtbare Akt rechter Opposition. In La Respuesta de Octubre, die Antwort im Oktober, zeigte er danach, wie die Anhängerschaft Allendes ihren Widerstand gegen die zunehmende Offensive reaktionärer Kräfte organisierte. Que yo me sentí personalmente ich war begeistert von dem, was ich täglich erlebte. Genauso wie meine ganze Familie und meine Freunde. Das kleine Team aus 4 Leuten, mit dem ich fast täglich mehr als 2 Jahre lang gefilmt habe. Wir hatten zwar einen festen Drehplan, mussten ihn jedoch ständig über den Haufen werfen, denn die Ereignisse überschlugen sich. Es war eine wunderbare Zeit. Es gab allerdings auch gravierende Probleme. Die USA hatten Wirtschaftssanktionen gegen Chile verhängt, was zu einem großen Devisenmangel führte. Deshalb konnte beispielsweise kein Filmmaterial importiert werden. Das Problem löste der berühmte französische Dokumentarist Chris Marker, der Patricio Guzmán sehr schätzte. Chris Marker schickte uns 40.000 Fuß Rohfilm. Damit konnten wir dann La Batalla de Chile drehen. Wir gingen sehr sparsam damit um und haben das ganze Material an einem geheimen Ort bei meinem Onkel Ignacio versteckt, damit es uns von niemandem entwendet werden konnte. Am 11. September hatten wir noch ganze 4 Filmrollen und hätten die Arbeit einstellen müssen, wenn die Unidad Popular gesiegt hätte. Aus 3 Teilen besteht dieses 4,5-stündige Dokumentarfilm-Epos. Der Aufstand der Bourgeoisie handelt von der Gegenwehr der Opposition mit parlamentarischen, ökonomischen und auch terroristischen Mitteln bis zum Aufstand eines Panzerregiments im Juni 1973. Im 2. Teil, der Staatsstreich, geht es um die ökonomischen Repressalien der USA, die inneren Auseinandersetzungen unter dem Militär und die Gegenmaßnahmen der Unidad Popular. Der 3. Teil, die Volksmacht, zeigt den Aufbau von Basisorganisationen, die Arbeiterkontrolle über verstaatlichte Betriebe und Landgüter, die ersten Schritte der Etablierung eines demokratischen Sozialismus. Das Material zu strukturieren war sehr schwierig. Die komplexe Realität zu gliedern, ohne wichtige Ereignisse wegzulassen und aus den 25 Stunden Material einen vielleicht 2-stündigen Film zu machen, das hat mich 8 oder 9 Monate der Überlegungen gekostet. Eines Tages kam ich in den Schneideraum und sagte zu meinem Cutter Pedro Chasquel, wir machen nicht einen, sondern 3 Filme. Sonst müssten wir auf zu viel Material verzichten. In seinem Kampf um Chile reiht Patricio Guzmán nicht nur die politischen Abläufe aneinander, sondern er lässt auch die Konflikte aufeinander prallen und Diskussionen zwischen Arbeiterschaft und Unternehmern sich entwickeln. Außerdem zeigt er die Kontroversen innerhalb der Belegschaft in Fabriken und auf Landgütern unter Arbeiterkontrolle. Denn die Unidad Popular war ein Bündnis diverser Parteien mit zahlreichen Widersprüchen und Auseinandersetzungen über die angemessene Politik. Der Regisseur vertrat zwar eine entschiedene Position an der Seite der Kämpfenden, aber er wollte dabei ein differenziertes Bild entwerfen. Am 11. September 1973 putschte das Militär. Das Filmteam war auf dem Weg zum Flughafen und entschied sich, die Fahrt abzubrechen, ins Studio zurückzukehren und den Rest des dort noch verbliebenen abgedrehten Filmmaterials an den geheimen Ort zu bringen. Am vierten Tag des blutigen Staatsstreichs wurde Patricio Guzmán verhaftet und ins Nationalstadion verfrachtet, dem ersten und größten Konzentrationslager in Santiago. Y allí nos quedamos 15 días encerrados, en el caso mío. Dort blieb ich 2 Wochen lang. Es war schrecklich und ich kann es bis heute nicht vergessen. Ich war eingesperrt, zeitweise an einen Mithäftling gekettet, dauernd ertönten Schüsse. Einmal wurden wir nachts in einen Tunnel geführt. Am anderen Ende stand ein Posten mit einem Maschinengewehr. Der rief uns zu: Wer sich bewegt, kriegt das hier zu spüren. Und der schoss über uns hinweg. Uns blieben nur 3 Möglichkeiten. Entweder würden sie uns in ein Gefängnis bringen, oder uns erschießen, oder freilassen. Eine andere Alternative gab es nicht. Es que nos llevaban a una cárcel, o nos fusilaban, o nos soltaban. No había otra alternativa. Patricio Guzmán hatte Glück. Und einen spanischen Pass. Deshalb ließ man ihn frei und nach Madrid ausreisen. Der Berg von Filmmaterial wurde mit Hilfe des damaligen schwedischen Botschafters Harald Edelstam, einem Freund Allendes, geborgen und vom Hafen in Valparaíso aus nach Schweden verschifft. Von dort gelangte es später nach Kuba, wo Patricio Guzmán am kubanischen Filminstitut ICAIC die Schlacht um Chile vollenden konnte. Nach insgesamt 7 Jahren. Ich habe zunächst von 1972 bis 1975 unaufhörlich daran gearbeitet. Dann bekam ich einen Burnout und musste 2 Jahre pausieren. Danach habe ich den 3. Teil fertiggestellt. Als endlich alles abgeschlossen war, bemerkte ich, dass ich mich im Exil befand. Ich hatte keine Heimat, kein Thema, keine Zukunft. Nur den Film. In jenen Jahren kam ich oft hierher in die Moneda und traf viele Male Juan. Er ist eine der vielen unbekannten Personen, die ich damals für La Batalla de Chile über die Erfahrungen der Unidad Popular filmte. Nach dem Staatsstreich wurde dieser Film in 37 Ländern gezeigt und gewann zahlreiche Preise. Aber in meinem Land wurde La Batalla de Chile nie gezeigt. Während der Pinochet-Diktatur war der Film verboten. Und bis heute wagen es die Verleiher nicht, ihn zu zeigen. Denn für viele ist das Thema der Erinnerung abgeschlossen. Deshalb hat Patricio Guzmán 1997, 20 Jahre später, über dieses Phänomen einen Dokumentarfilm gemacht. Chile, La Memoria Obstinada. Chile, das hartnäckige Gedächtnis. Darin zeigt er Menschen, die in La Batalla aufgetreten sind und hat diesen Film, den keiner kannte, diversen Leuten vorgeführt. Unter anderem auch solchen, die die Unidad Popular zwar kritisch sahen, aber seinen Beitrag begrüßten. Besonders eindrucksvoll waren die Reaktionen der Studierenden, die meist die im Film gezeigte Vergangenheit nicht bewusst erlebt hatten. Viele von ihnen standen die Tränen in den Augen. Und eine Studentin bekannte: Ich bin sehr stolz auf mein Volk. Und obwohl es damals scheiterte, müssen wir den Kampf weiterführen. Zuerst einmal hier in der Universität. Wir müssen lernen, dass es verschiedene Meinungen gibt und andere Waffen als eine Pistole. Ideen, für die es sich zu streiten lohnt. Ich bin wirklich stolz auf diese Menschen, die so sehr für ein Ideal gekämpft haben. Selbst wenn sie scheiterten, wie der Film zeigt, ist es legitim, für seine Ideen zu träumen. Eine Hommage an den legendären Liedermacher Victor Jara von den inzwischen altgewordenen Herren der Inti Illimani und Quilapayún, aufgenommen im Mai 2023 im berühmten Teatro Caupolicán in Santiago de Chile. Ich kehrte in dem Augenblick nach Chile zurück, als ich mich Hals über Kopf in Berlin verliebt hatte. Mit dieser erstaunlichen Feststellung nach immerhin 15 Jahren Exil in Berlin begann Antonio Skármeta 1989 einen Band mit politischen und literarischen Reflexionen unter dem Titel »Heimkehr auf Widerruf«. Er war 1974 mit seiner Familie in der Stadt angekommen, hatte hier seine literarische Karriere erfolgreich fortgesetzt und sich als Filmregisseur versucht. Nachdem Pinochet auf demokratischem Weg zum Rücktritt gezwungen worden war, wollte der inzwischen international berühmte Chilene in sein Land zurückkehren. Irme de Berlin me llenó de instantánea melancolía. Aus Berlin wegzugehen hat mich mit Melancholie erfüllt. Die Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe, war keine Etappe, die ich in Parenthese gesetzt habe, sondern ein sehr erfülltes Leben mit schmerzlichen Momenten und Augenblicken großen Glücks. Quasi ein Drittel meines Lebens. Casi un tercio de mi vida. De modo que cuando las circunstancias permitieron que... Als die Umstände mir die Rückkehr nach Chile erlaubten, stellte ich fest, dass ich überall verwurzelt war, in der ganzen Stadt Freunde besaß, in ganz Deutschland Leute waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe und weiterarbeiten wollte. Y abandonar Berlin en ese momento era como arrancarse algo muy íntimo. Berlin zu verlassen, das war, als ob ich mir etwas aus dem Innersten herausreißen würde. Einige Jahre zuvor, 1983, hatte Antonio Skármeta bereits einen Dokumentarfilm über das Leben chilenischer Künstlerinnen und Künstler in West-Berlin gedreht. Wenn wir zusammenlebten. Das Erste, woran ich dachte, als ich wusste, dass ich einen Tagebuchfilm machen würde, war die Musik. Daher sprach ich mit meinem Freund Sergio Baselli, der in Esslingen gewohnt, und ich bat ihn, ein Lied für den Film zu komponieren. Baselli fragte mich, aber was ist der Inhalt des Films? Der gleiche des Titels, antwortete ich ihm. Schreib einfach ein Lied, das so anfängt. Das Leben neu entstehen. Wenn wir zusammen leben, genau. In seinem Film erzählt Antonio Skármeta vom Alltag, den Träumen und Sehnsüchten in der chilenischen Community, aber auch von ihren Schwierigkeiten mit der Ausländerbehörde oder bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Dabei findet er immer wieder die Balance zwischen den Beschwernissen des Exils und den ausgelassenen Festen im Tiergarten mit chilenischer Musik und Empanadas voller Fröhlichkeit und Nostalgie. In diesem Werk hat der Regisseur Skármeta außerdem eine Kurzgeschichte des Schriftstellers Skármeta, der Anruf, filmisch nacherzählt. Darin geht es um einen Lehrer, in dessen Literaturunterricht der Geheimdienst plötzlich einen Schüler verhaftet. Er will seine Eltern informieren, wagt jedoch den Telefonanruf in einem Café nicht, weil er sich beobachtet fühlt, denn er war bereits selbst einmal festgenommen worden. In diesem kurzen Film im Film rekonstruiert Antonio Skármeta die Atmosphäre der ständigen Bedrohung durch die Diktatur, die er selbst noch erlebt hatte, bevor er fliehen konnte. Doch so einfach war es nicht, in Berlin ein Stück chilenischer Wirklichkeit zu inszenieren. Wir wollten dem kleinen Film die größtmöglichste Wahrhaftigkeit geben. Wir brauchten die Schulklasse eines chilenischen Gymnasiums. Wir hatten keine Schwierigkeiten, sie mit den Kindern der chilenischen Exilierten zu fühlen. Dann brauchten wir ein chilenisches Café. Wir mussten es nicht suchen. Seit Jahren gibt es eines in Berlin, genannt La Batea. Schwieriger war es, die Szene auf der Straße zu machen. Wir entschlossen uns für eine Brücke über den Gleisen der S-Bahn, die mich an die Gegend um den Mapocho-Bahnhof in Santiago erinnerte. Berlin war ein kulturelles Biotop für chilenische Kulturschaffende. Sie fanden hier vielfältige Möglichkeiten, um ihre Laufbahn fortzusetzen, wie Antonio Skármeta, oder eine Zeit lang Theater zu spielen wie Oscar Castro, oder sogar eine filmische Karriere zu beginnen wie Orlando Lübbert bei der ostdeutschen DEFA. Ganz zu schweigen von all jenen, die hier ihr Auskommen fanden und heimisch wurden, wie Sergio Vesely, der Komponist des Titelsongs »Wenn wir zusammen lebten«, der als 24-Jähriger 1976 in den Südwesten des Landes nach Esslingen kam. In Chile war er als politischer Aktivist zu 10 Jahren Exil verurteilt worden. Und ich musste das Land verlassen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklärt, mich aufzunehmen. Ich wurde dann zum Flughafen geführt, noch eingekettet, aus dem Gefängnis heraus und tschüss. Und dann saß ich in einem Flugzeug der Lufthansa und ich konnte gerade mal Telefonchen auf Deutsch sagen. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich war froh, dass ich rauskam. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich habe mir weder Deutschland noch Baden-Württemberg ausgesucht. Aber ich musste mich damit arrangieren, ja. Sergio Vesely wurde 1974 in Valparaíso bei einer geheimen Aktion geschnappt. Danach wurde er mehrfach gefoltert, unter anderem in der berüchtigten Villa Grimaldi in Santiago, bis er nach Tres Alamos, in eines der ersten großen Konzentrationslager, verlegt wurde. In der Not kam er, der bereits Akkordeon und Gitarre spielte, auf die Idee, seine Mithäftlinge mit eigenen Songs zu unterhalten. Und irgendwie im Gefängnis, der Dichter, der Liedermacher, der wollte sich da irgendwie durchbahnen. Und da bin ich plötzlich so ein Komponist geworden. Es gab eine Gitarre, die gehörte nicht mir, das gehörte irgendeinem Gefangenen, der schon nicht mehr da war. Der hat es einfach gelassen, als der in die Freiheit ging. Und es war eine kollektive Gitarre, schlechte Saiten, alles Mögliche. Und wir haben teilweise ersetzt die Saiten mit anderen Mitteln und so. Aber es war eine, die ich mir ausgeliehen habe. Das in der Misere geborene Liedermachen ist damals zu seiner Lebensaufgabe geworden. In zahlreichen Büchern hat er eigene Kompositionen, zum Beispiel Überlebenslieder aus Chile, herausgebracht. Aber auch Lieder aus Spanien und Lateinamerika. In mehreren Bänden hat er sich poetisch versucht und zum Beispiel in Notizen vor Tagesanbruch politische Gedichte vorgelegt. In Schlafe, mein Deutschland hat er sich sogar mit der Vormärzlyrik von 1848 beschäftigt, weil er glaubt, dass diese Texte uns auch heute noch etwas zu sagen haben. Er ist ein Lebenskünstler, der seine Chance und seine Talente in diesem ihm einst so fremden Land zu nutzen wusste. Nach Chile wollte er nie zurück. Weil ich hier Kinder hatte, weil ich meine Existenz aufgebaut habe, sozusagen wie ein freier Künstler. Und ehrlich gesagt, in Chile hätte ich keine Chance als freier Künstler. So frei und so weit von der Hauptstadt zu leben, wie hier in Deutschland. Wenn ich in Chile 800 Kilometer, 600, 700 Kilometer von der Hauptstadt lebe, dann kann ich doch nie von meiner Musik leben. Natürlich habe ich überall gespielt, aber ich war nicht sehnsüchtig nach dieser Ferne. So habe ich das irgendwie organisiert, aber mit wenig, mit wenig Ansprüche vor allem. Ja? Aber glücklich, ja? Dass man so frei war. Tristeza, trauriges Land, rostros ajenos, fremde Gesichter. Quiero abrir mi soledad. Ich will die Einsamkeit öffnen, dir zuschreien, dass es wahr ist, dass ich hier bin, dass ich leben, dass ich reden, dass ich lachen will. Ich reiße Blätter vom Kalender meiner Tage hier als Fremder, betrete das Antlitz dieser Stadt. Und das ist die Zeit, meiner Zeit, ist die Uhr des Exils, die nicht stehen bleibt. No quiero vivir aquí, huyendo de mí. ¿Dónde estoy? Quiero ser, quiero hablar, quiero reír. Deshojando el calendario. Días de extranjero piso la faz de una ciudad y este es el tiempo, mi tiempo, el reloj de un exilio que no ha de parar. Das Exil ist in der chilenischen Literatur bereits früh thematisiert worden. Schriftsteller wie Antonio Skármeta spürten von Anfang an das Bedürfnis, die neue Wirklichkeit mit der Erinnerung an die verlorene Heimat zu verbinden. 1978 veröffentlichte er den in Berlin geschriebenen Roman »Nix passiert«. Humanamente el exilio se caracteriza por esta ausencia. Das Exil wird durch das Fehlen der Gesellschaft, in der man gelebt hat, bestimmt. Dadurch stellte sich mir die Frage, für wen schreibe ich eigentlich? Am Anfang entschied ich mich dafür, dass das Volk, das ich verlassen musste, die Leserschaft meines Werkes sein sollte. Ich wollte deshalb wie bisher mit der gleichen Spontaneität schreiben, mit der ich spreche. Mit der gleichen Umgangssprache wie auf den Straßen Chiles. Und auf diese Weise wollte ich in Kontakt mit meinem Volk bleiben. In Nix passiert geht es um den 14-jährigen Lucho, der mit seiner Familie nach Berlin geflohen ist und mühsam sich zu integrieren versucht. In der Schule kann niemand mit ihm etwas anfangen. Erst beim Fußball bekommt er Anschluss und seinen Spitznamen Nix passiert verpasst. Denn das war das Einzige, was er sagen konnte, wenn jemand ein Foul machte. Dank einer chilenischen Organisation kann er seine Schwierigkeiten überwinden und wird allmählich erwachsen. Danach sagte Herr Kramer zu Edith, warum sie mich nicht für morgen zu Ihnen nach Hause zum Essen einladen würde. Also ich verstehe den Text von Venceremos nicht, aber die Frauen verstehe ich auch nicht. Kaum hatte sie das gehört, was ihr Vater gesagt hatte, stieß sie einen Juchzer aus und machte einen Luftsprung, genau als ob ich ihr richtiger Freund wäre. Und damit nicht genug, meine Damen und Herren, drückte sie mir auch noch einen Kuss auf die Backe, aber ganz nah am Mund, dass ich rot wurde wie mein Pullover. Entonces, en una segunda etapa, pensé de que de alguna manera y buscar un lenguaje más sencillo, más comunicativo, donde el lenguaje chileno Hierfür habe ich eine einfachere Sprache gesucht, in der das Chilenische für das deutsche Publikum verständlicher wurde. Ich habe deshalb aus meiner Sprache alle poetische Kraft entfernt, um einen Heranwachsenden von 14 Jahren zu charakterisieren, und ein einfaches Chilenisch geschrieben, das in ein eingängiges Deutsch übersetzt wurde. Damit habe ich meinen bisher größten deutschen Publikumserfolg erreicht. Was war das Rezept? Wahrheit, Aufrichtigkeit und größtmögliche Einfachheit. Nichts passiert wurde von der lateinamerikanischen Kritik als einer der ersten lateinamerikanischen Exilromane betrachtet, der auf diese Weise nur im Exil geschrieben werden konnte. Als er sich seines deutschen Publikums versichert hatte, kehrte Antonios Garmeta zu seiner bildreichen poetischen Sprache zurück, was für seinen Roman über Pablo Neruda mit brennender Geduld auch angemessen war, und ebenso für seine vier weiteren literarischen Werke galt, die er hier noch verfasste. Berlin bot einer ganzen Reihe chilenischer Schriftsteller eine Herausforderung, so zum Beispiel dem in diesem Frühjahr verstorbenen Jorge Edwards. Ihn hat das Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zu einem längeren Aufenthalt 1987 in die Hauptstadt geholt. Er lebte nur wenige Jahre im spanischen Exil, denn er stammte aus einer der reichsten Familien Chiles. Zwar galt er als ein Linksliberaler, weshalb ihn Allende als Botschafter nach Kuba gesandt hatte. In Berlin frönte er zunächst einer alten Leidenschaft. Er näherte sich fremden Städten mit Hilfe der Literatur. Er las Kleist und E.T.R. Hoffmann und schließlich Goethes Faust. Das brachte ihn auf die Idee, einen chilenischen Faust zu schreiben. Die Vorbilder fand er überraschenderweise im anderen Teil der Stadt. Damals ging ich gelegentlich nach Ost-Berlin und traf mich dort mit kommunistischen Literaten aus dem Chile vor dem Putsch. Das waren alles Träumer, die auf kleinstem Raum und mit wenig Mitteln lebten. Manchmal wurden sie von einer osteuropäischen Botschaft eingeladen und fühlten sich glücklich. Als ich nun Goethes Verse las, kam mir dieser Faust wie einer dieser Träumer vor. Denn auch er lebt unter beschränkten Umständen und will daraus. Er will mehr Wissen, mehr Geld, mehr Frauen, mehr Macht und schließt einen Pakt mit dem Teufel. Jorge Edwards nennt seinen Faust wohlklingend Faustino Joaquín Piedrabuena Ramírez, siedelt ihn in Talca an, in der tiefsten chilenischen Provinz, macht ihn zum Kunstkritiker und Mitglied der Kommunistischen Partei. Faustino hat sich allerdings durch seine insistente Verteidigung der Avantgarde mit der Partei überworfen. Deshalb musste er aus Chile fliehen und landet schließlich in Ost-Berlin, in einem elenden Loch, wo er sein Leben tröpfchenweise zu verlieren droht. Ich litt unter der deutschen Disziplin, wo die Bürokratie der Partei in ihrem Element war, wo sie aufblühte, wenn man so will. Ich litt unter dem grauschwarzen Nebel, der Polarkälte, dem ungenießbaren Essen, den realistischen Malern, der Enge der Behausungen. An seine Seite stellt der Autor Chico Fuenzalida, einen orthodoxen Kommunisten, der in manchem an den Famulus Wagner in Goethes Faust erinnert. Beide gehen, so oft es ihre bescheidenen Mittel erlauben, nach West-Berlin. Während der eine sich an einer Currywurst und Weißbier ergötzt, erfüllt der andere Aufträge der Partei. Faustino trifft schließlich auf dem Kudamm einen weiteren Chilenen, Apolinario Canales. Einen Mann mit brauner Haut, einem Hut mit breiter Krempe, riesigen schwarz-weißen Schuhen, schwarzer Hose, weißem Jackett und türkisfarbenem Hemd. Diese dubiose, politisch wie sexuell ambivalente Gestalt kann sich offensichtlich alles leisten und führt ihn in die Welt des Kapitalismus ein. In ein Edelbordell, ebenso wie in Berlins berühmtes KDW, Kaufhaus des Westens, mit seiner überbordenden Lebensmittelabteilung. Dieser Kathedrale der Leckerbissen. Goethes Hexenküche und Auerbachs Keller finden bei Edwards eine zeitgemäße Variante. Apollinario, der sich rasch zum Mephisto dieses Faustino entwickelt, lädt den unglücklichen, heimwehkranken Exilanten zu einer Reise aus seinem öden Ostberliner Zuhause zurück nach Chile ein. Se puede leer como una fábula, como una historia, como una historieta, como una broma, en fin. Man kann die Geschichte als eine Fabel, ein Comic, ein Spaß lesen, aber man findet darin auch viele ernsthafte Anspielungen. Damals, 1987-88, als ich sie schrieb, standen wir in Chile kurz vor dem Übergang von der Diktatur zur Demokratie. Das heißt, wir mussten mit dem Teufel paktieren, um auf friedlichem Weg voranzukommen. Mein Faustino unterscheidet sich unter anderem vom klassischen Faust dadurch, dass bei mir der Pakt mit dem Teufel nicht am Anfang der Handlung, sondern erst viel später stattfindet. Denn der Roman zeigt, wie Faustino immer wieder dem Teufel entwischt. Aber diesen Teufel gelüstet es auch nicht nach der Seele seines Opfers, sondern nach dessen Vergangenheit. Er will nichts anderes, als sich die Vita dieses unterdurchschnittlichen Lebens aneignen, sie zu einem unbeschriebenen Blatt machen, auf das eine ganz anderen Zielen nützende Vergangenheit aufgetragen werden kann. Hier verweist Jorge Edwards auf den Versuch der Militärs, die Vergangenheit der chilenischen Linken zu tilgen und die Geschichte in ihrem Sinn umzuschreiben. Seinem Faustino gelingt es, allen Versuchen der Vereinnahmung zu entfliehen, wenn er das auch immer wieder in schwierigen Momenten bedauert. Es una reflexión después de todos los acontecimientos chilenos. Das ist eine Reflexion über Personen, die früher große kommunistische Aktivisten waren und die sich völlig desorientiert im Exil wiederfinden. Es ist ein Roman über den Kommunismus, die Zeit des Übergangs, der Kompromisse, des Paktierens. Jorge Edwards gelingt das Kunststück, mit Hilfe des uralten Fauststoffes ein chilenisches Immigrantenschicksal zwischen den Plattenbauten des Honecker-Regimes und der irrlichternden Pinochet-Diktatur anzusiedeln. Dieser Faustino dürfte wohl die ausgefallenste chilenische Annäherung an die deutsche Kultur sein. El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre miradas vacías, y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver cómo su tierra moría. Cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida. Das Lied wurde zum Schweigen gebracht. Und unsere Hoffnung erstarb. Mit Gewalt brach die Nacht herein und unsere Zukunft zerschellte. Der Mensch, der mit wehenden Fahnen ein anderes Land suchte, steht da und kann es nicht fassen, wie dieses Land jetzt im Sterben liegt. Mit Gewalt brach die Nacht herein und hinterließ ein Chile voll blutender Wunden. Die Musik der Gruppe Inti Illimani hat einen Sound, der sich scharf absetzt von der anderer Folk- oder Popmusik. Sechs junge Menschen, Technologiestudenten in Santiago de Chile, entdeckten für sich die Musik. Sie sind der Lüge Feind, der Wahrheit auf der Spur. Seit dem Putsch der chilenischen Reaktionäre ist die Bedeutung ihrer Arbeit über ihr ursprüngliches Maß hinausgegangen. Während der vergangenen glücklichen Jahre stellten ihre Konzertreisen eine Art Nachrichtenübermittlung dar. Die Lieder und Klänge gaben Aufschluss über ein Volk, von dem wir wenig gewusst hatten. Heute, nach Verrat, Mord, Niederlage, bedeutet die Arbeit der Inti Illimani etwas anderes als damals. Sie wird anklägerisch. Aus dem Dunkel der alten Welt voller Torturen und Aberglauben, dem Dünkel der Bourgeoisie, dieser Kulturfeindlichkeit ersten Grades, erheben sie ihre Stimmen. 1974 hat Hans-Werner Henze dies über eine der bedeutendsten Gruppen von Liedermachern in Chile geschrieben. Der große deutsche Komponist zeitgenössischer Musik hatte sich seit Ende der 1960er Jahre in seinen Kompositionen sehr für die Dritte Welt, vor allem für Kuba, engagiert und seinen Blick dann auch auf Chile gerichtet. Einen ähnlichen Weg hat später ein anderer Neutöner eingeschlagen, Stefan Litwin. Ja, ich bin in Mexiko geboren als Sohn von Wiener und Berliner Juden, die nach Mexiko geflüchtet waren während des Zweiten Weltkriegs. Und so war der Faschismus immer ein Thema bei uns in der Familie. Wir haben oft darüber gesprochen. Und als 1973 Allende gestürzt wurde und eine faschistische Regierung in Chile an die Macht kam, hat mich das politisiert. Ich war entsetzt, dass nicht mal 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt wieder Faschisten an der Macht waren. Und der Putsch in Argentinien 3 Jahre später hat mich dann umso mehr noch dazu gebracht, mich mit diesem Thema immer wieder auseinanderzusetzen. Stefan Litwin hat in der Schweiz und in den USA Klavier und Komposition studiert. Später viele zeitgenössische Werke bedeutender Komponisten wie Luigi Nono erst aufgeführt und sich in zahlreichen Gesprächskonzerten für die Verbreitung von Leben und Werk von Nono und Arnold Schönberg eingesetzt. Sein interpretatorisches Schaffen reicht darüber hinaus von Bach und Beethoven über Janáček und Schostakowitsch bis zu Dzhevsky und Boulez. Seit 1992 ist er Professor für Klavier und Neue Musik an der Musikhochschule in Saarbrücken. Auf die Idee, sich mit dem Putsch in Chile musikalisch auseinanderzusetzen, brachte ihn eine andere Katastrophe. 9/11 in New York. In der Tat hat der 11. September 2001 das Geschichtsbild verändert. Wenn man an die geschichtsphilosophischen Thesen von Benjamin denkt, wo er auch schon 1940 beschreibt, dass traumatische Ereignisse die Tendenz haben, frühere traumatische Ereignisse zu verdecken oder sogar in Vergessenheit zu bringen, dann war das eine Motivation, auch an den 11. September 1973 zu erinnern, genau zu einer Zeit, wo die Gesellschaft Gefahr läuft, diesen 11. September zu vergessen. Das war mit ein Anreiz, diesen Text von Salvador Allende, also seine Abschiedsrede, musikalisch zu verarbeiten, um die Erinnerung wachzuhalten. In esta hora, asiaga. Quiero recordarles algunas de mis palabras dichas hace unos años. Se las digo con calma, con absoluta tranquilidad. Y yo no tengo pasta de apóstol. Allende hat sich ja am 11. September während des Bombardements der Moneda mehrfach an die Bevölkerung gerichtet, über verschiedene Rundfunkanstalten, die ja auch bombardiert wurden. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass Allende in dieser fatalen Situation noch die Fähigkeit hatte, frei zu sprechen, einen wunderbaren Text zu vermitteln. Der hat Anklänge an Neruda-Poesie. Und bei allem Pathos, der dieser Text natürlich auch hat, ist meiner Meinung nach diese Rede von Allende ein so wichtiges Dokument, das nicht vergessen werden darf. Und das war mit eben der Grund, weshalb ich das zu einem musikalischen Melodram komponiert habe. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra. Ich wende mich vor allem an die bescheidene Frau unserer Erde, an die Bäuerin, an die Arbeiterin, an die Mutter. Ich wende mich an die Angestellten unseres Vaterlandes, an die Jugend, an jene, die gesungen und ihre Freude und ihren Kampfgeist eingebracht haben. Ich wende mich an den Mann in Chile, an den Arbeiter, den Bauern, den Intellektuellen, an all jene, die verfolgt werden. Denn es herrscht Faschismus seit vielen Stunden in unserem Land, mit Terroranschlägen an Brücken und Türmen. Und an jene, die schweigend zusehen, obwohl sie die Pflicht hatten, dagegen vorzugehen. Die Geschichte wird sie richten. All'obrero, al campesino, all'intellectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas frente al silencio. Das politische Engagement von Stefan Litwin und seine Experimentierfreude haben zu einem weiteren Versuch der Adaptation eines literarischen Textes geführt. Gonzalo Millans Gedicht »El Once«, der Elfte. Der Schriftsteller gehörte zur Generation von Antonio Skármeta, hatte Ende der 1960er Jahre zu studieren begonnen und war von der aufgeheizten Situation politisiert worden. In seiner langen Odyssee durch verschiedene Exilländer schrieb er 1979 seinen berühmten Gedichtzyklus »La Ciudad«, die Stadt. Dieses Gedicht hat mich sehr beeindruckt, zumal es ja in gewisser Weise den Brechtschen Verfremdungseffekt einsetzt. Also es wird der 11. September rückwärts erzählt, also die Geschehnisse. Und es endet dann mit der Wiedergeburt von Neruda und Víctor Jara singt das Lied Venceremos. Und es endet mit dieser utopischen Gegenhaltung zur Realität. Der 11. Der Fluss kehrte den Lauf seiner Strömung um. Das Wasser der Kaskaden steigt. Die Leute beginnen zurückzuweichen. Die Pferde laufen rückwärts. Die Militärs lösen die Paraden auf. Die Kugeln kommen aus dem Fleisch heraus. Die Kugeln dringen in die Kanonen ein. Die Offiziere stecken ihre Pistolen in ihre Halterungen. Die Gefolterten hören auf zu zittern. Die Gefolterten schließen ihre Münder. Die Konzentrationslager leeren sich. Und das war für mich eine wunderbare Vorlage, um ein Musikstück daraus zu machen, weil es wie im Film rückwärts läuft, also eben auch der Verfremdungseffekt. Also wenn es heißt, die Rockets fallen, dann steigt die Musik nach oben. Also es wird alles umgedreht. Ich wollte das jetzt nicht akribisch auskomponieren, sondern ich wollte das für freies Ensemble schreiben. Es ist eine Art Improvisationsmodell. Chile ist ein demokratisches Land. Die militärischen Streitkräfte respektieren die Verfassung. Die Militärs kehren zu ihren Stützpunkten zurück. Neruda wird wiedergeboren. Víctor Jara spielt die Gitarre, singt. Die Arbeiter marschieren singend. Wir werden siegen. Víctor Jara tocca la guitarra. Die Musik von Stefan Litwin bietet keinen Anlass für Euphorie. Das hat der Poet Gonzalo Millán vor rund 50 Jahren sicher ganz anders gesehen. Die utopische Perspektive behält aber selbst dann ihre Gültigkeit, wenn sich die politische Situation verdüstert, wie es gerade wieder in Chile geschehen ist. Deutschland ist auch für einen chilenischen Neutöner zur zweiten Heimat geworden. Daniel Osorio. Er wurde 1971 in Santiago geboren und hat die Schrecken der Diktatur als Schüler erlebt. Als er später Musik studieren wollte, musste er feststellen, dass das Fach Komposition aus politischen Gründen abgeschafft worden war. Ich musste fast 4 Jahre warten, weil dieser Studiengang Komposition in der ganzen Zeit der Diktatur verboten war. Der Direktor des Fachs Komposition an der Universidad de Chile hieß nämlich Sergio Ortega und Er war der bedeutendste Komponist politischer Songs wie El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, ein Kampflied in der jenen Zeit und später die Hymne des Widerstands. Für die Militär war er deshalb ein Kommunist, ein gefährlicher Kommunist, ein Brunnenvergifter, den sie wie den ganzen Kommunismus ausradieren wollten und deshalb haben sie gleich das ganze Fach abgeschafft. Sergio Ortega hat auch Venceremos verfasst und verschiedene andere zentrale Werke des neuen politischen Lieds. In zahlreichen dieser Songs wurden andine Instrumente verwendet, denn in der Allende-Zeit wurde die Kultur der in Chile vielfach ignorierten indigenen Bevölkerung neu entdeckt. Die Militärs versuchten auch sie zu verbannen. Wer damals eine Panflöte oder eine Charango oder eine Quena spielte, galt als Kommunist, denn diese Instrumente waren politische Waffen und gehörten zu indigenen Kulturen, die auch beseitigt werden sollte. Wir haben diese Musik zu Hause heimlich gehört. Ich bin mit ihr aufgewachsen und sie hat mich sehr, sehr beeinflusst. Daniel Osorio studierte zunächst klassische Gitarre und konnte dann endlich in der Demokratie sein eigentliches Studium aufnehmen. Ein Stipendium der chilenischen Regierung brachte ihn 2005 nach Saarbrücken, wo er an der Musikhochschule als Meisterschüler von Stefan Litwin seine kompositorische Ausbildung abgeschlossen hat. Seit langem bewegt ihn eine neue Leidenschaft, die elektronische Musik. Ich habe natürlich meine Heimat und ihre Musik sehr, sehr vermisst. Und ich habe in meinen ersten Jahren in Deutschland, wo ich mich inzwischen sehr wohl fühle, sofort angefangen, die andinen Instrumente zu erforschen. Dabei hat mir die Elektronik sehr geholfen. Seither versuche ich, die kleine Welt, in der ich aufgewachsen bin, in einem Dialog mit der Elektronik zu bringen. Das zentrale Instrument der musikalischen Erinnerung von Daniel Osorio ist die Panflöte der indigenen Kultur, die Quilapayún und Inti Illimani als erste in ihren Liedern verwendet haben. Siku heißt sie in der Sprache der Aymara. Und Zikus nennt Osorio auch einen zehnteiligen Zyklus, in dem er die Klanglichkeit der während der Diktatur verbotenen Instrumente mit elektronischer Musik zu einer neuen Einheit verbindet. Das neue chilenische Lied, das die Militärs auszuradieren versuchten, hat später in den 1980er Jahren durch die Einflüsse von Rock und Beat neue Formen angenommen. Und sogar legendäre Gruppen wie die Quilapayún haben Geschmack an zeitgenössischer Musik gefunden. Die neue Musik von Quilapayún hat mich auch sehr geprägt, denn das war etwas Neues. Das war nicht mehr El Pueblo Unido. Sie haben mir einen Weg gewiesen und ich glaube, dass sie auch für andere die Tür zur neuen Musik aufgestoßen haben. Ähnliches zu wagen, um politische Aspekte musikalisch neu zu interpretieren. Der Vergewaltiger bist du, der Bulle, der Richter, der Staat, der Präsident. Hunderte von Frauen blockieren den Verkehr vor der Polizeiakademie in Santiago. Ihre Augen sind mit schwarzen Binden verdeckt. Im Takt der Trommeln bewegen sie sich, zeigen immer wieder auf das Polizeigebäude und skandieren im Chor ihre Anklage, vor allem gegen die Gewalt der Staatsorgane, die sich besonders gegen Frauen richtet. Es war im Oktober 2019. An der Erhöhung der Metropreise hatte sich ein beispielloser sozialer Aufstand im ganzen Land entzündet. Die Menschen hatten die Politik der rechten Regierung Piñera satt. Denn diese verlangte von ihnen ständig neue finanzielle Einschränkungen, ließ keinerlei Fortschritt bei dringend nötigen Reformen im Gesundheits- und Rentensystem oder bei der Bildung erkennen und unternahm so gut wie nichts gegen die immense Armut und Ungleichheit. Als radikalisierte Jugendliche begannen, Metrostationen und Supermärkte zu verheeren, schickte Präsident Piñera die Armee auf die Straße. Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, erbarmungslosen Feind, der nichts und niemanden respektiert, der gewohnt ist, grenzenlos Gewalt und Verbrechen auszuüben, der selbst den Verlust von Menschenleben in Kauf nimmt und bereit ist, unsere Krankenhäuser, unsere Metrostationen, unsere Supermärkte in Brand zu stecken, mit dem einzigen Ziel, größtmöglichen Schaden anzurichten. Deshalb habe ich den Ausnahmezustand verhängt. Und General Iturriaga hat 9.500 Mann mobilisiert, um Frieden und Ruhe und Recht und Freiheit wiederherzustellen. Nach dieser maßlosen Kriegserklärung versammelten sich Musiker, Chöre und selbst Sinfonieorchester an geschichtsträchtigen Orten, sangen und spielten tagtäglich vor Beginn der Ausgangssperre El derecho de vivir en paz, das Recht in Frieden zu leben, das Lied von Víctor Jara, des legendären Songwriters vom Anfang der 1970er Jahre. Am 25. Oktober 2019 entlud sich schließlich der seit langem angestaute Frust in Massenprotesten, an denen in Santiago und anderen Städten rund 1,5 Millionen Menschen teilnahmen. Eine der größten Demonstrationen in der Geschichte Chiles. In dieser Zeit des Aufstands lebte nicht nur die Tradition des politischen Lieds wieder auf, sondern auch die Straßenkunst. In der Allende-Zeit hatte sie die Politik der Unidad Popular unterstützt. Jetzt wurde sie zur Widerstandskunst gegen eine verhasste Regierung. Hauswände und Mauern füllten sich mit buntfarbigen Murales und politischen Parolen, die auch mit der neuen Kunst der Graffitis ihren Ausdruck fanden. Die Wut auf das herrschende System richtete sich gegen Standbilder von umstrittenen historischen Figuren. Viele wurden zertrümmert oder gestürmt und mit roter Farbe übergossen, wie die riesige Statue von General Baquedano, der Ende des 19. Jahrhunderts Massaker an der indigenen Bevölkerung befehligt hatte. Der Verkehrsknotenpunkt, auf dem sie stand, wurde von der Zivilgesellschaft zu einem Schauplatz vieler Proteste umfunktioniert und in Plaza de la Dignidad, Platz der Würde, umbenannt. Das Künstlerinnenkollektiv Las Desis machte in dieser aufgeladenen Situation mit der Performance El Violador Eres Tú, der Vergewaltiger bist du, erneut auf sich aufmerksam. Vier junge Frauen hatten es im April 2018 gegründet, als die Frauenbewegung in Chile mobil machte, um sich gegen die zunehmenden Femizide zu wehren. Hunderte liefen bei Demonstrationen mit verbundenen Augen und zugeklebten Mündern und mit roten Handabdrücken auf Gesichtern und Körpern durch die Straßen. Feministische Gruppen besetzten Universitäten. Im Juni protestierten 80.000 Menschen, meist Frauen, in Santiago gegen sexistische Gewalt und privatisierte Bildung. Paula Cometa Stange, Sprecherin von Las Desis. todos están respondiendo a una urgencia que data de hace muchos, muchos años, pero que quizás desde el año 2011, podríamos decir, en adelante, es cuando se empieza... Das alles war Ausdruck einer Notsituation, aus der bereits 2011 die Studentenbewegung entstanden ist. Auch damals wurde versucht, mit Hilfe der Kunst in den öffentlichen Raum vorzudringen. 2018 erhielt die Bewegung neuen Auftrieb. Neben uns wurden weitere feministische Gruppen mit demselben Ziel gegründet, mit Körperkunst die Öffentlichkeit zu erreichen, die uns bisher verweigert wurde. Mit unseren öffentlichen Aktionen wollen wir unsere politischen Ziele bewusst machen, die bisher in Chile weitgehend unbeachtet geblieben sind. Zentrales Thema der Künstlerinnen von Las Tesis ist die Gewalt, sind vor allem die gewalttätigen Verhältnisse, die Frauen überall auf der Welt erleiden. Die tagtäglichen Diskriminierungen, Vergewaltigungen und Morde. Sie wollen jedoch die Frau nicht als Opfer darstellen, sondern sehen die sexualisierte Gewalt als ein strukturelles, gesellschaftliches, politisches Problem. Bei unserem Kampf 2019 erlebten wir auch eine sehr starke staatliche Gewalt in allen Bereichen, als beispielsweise der Präsident dem Volk den Krieg erklärte, die Proteste immer stärker kriminalisiert wurden und die Repression der Polizei immer weiter eskalierte. Die Gewaltakte, die auch Demonstranten verübten, waren eine Antwort auf die militarisierte Polizei, die gezielt in die Gesichter schoss, wodurch rund 500 Menschen ein oder beide Augen verloren haben. Deshalb kann unsere Kunst nicht pazifistisch sein. La respuesta a la violencia y a la represión policial. Nosotras consideramos que nuestra performance tampoco es pacifista. Sie werfen nicht mit Steinen, aber zielen mit Worten in ihrer Performance auf die Verantwortlichen. Das Patriarchat ist der Richter, der uns verurteilt, weil wir geboren sind. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du jetzt siehst. Das ist Femizid. Straflosigkeit für den Mörder. Das Verschwindenlassen von Frauen. Und die Vergewaltigung. Doch es war nicht meine Schuld, egal wo ich war und was ich trug. Der Vergewaltiger bist du. Die Bullen. Die Richter. Der Staat. Der Präsident. Weltweit übernahmen Frauenkollektive diese aggressive und zielgerichtete Form des Protests von Las Tesis. Ein einzigartiger Erfolg. Das offizielle Chile ließ sie dagegen seine Macht spüren. Esa respuesta hacia sus violencias, el ponerles también el adjetivo, el acusarlos de lo que están haciendo y que eso se instale socialmente. Die Reaktion des Systems war voller Gewalt. Wir wurden angeklagt, überwacht, bespitzelt. Erlebten diverse Repressalien und Versuche, uns zu unterwandern. Dabei haben wir doch nur unsere Position als Künstlerinnen verteidigt und stets darauf verwiesen, dass unsere Aktionen eine Kunstform sind. Las Tesis bilden mit ihrem theoretischen Anspruch und ihrer praktischen Arbeit die Avantgarde einer neuen, weiblich geprägten politischen Kultur, zu der auch die weit über Chile hinaus bekannte Rapperin Ana Tijoux gehört. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. Die Stunde schlug. Die Stunde schlägt jetzt eurer Politik des Schocks. Die Straße schweigt nicht mehr. Sie steht auf gegen eure goldenen Throne, eure Verbrechen, eure Gewalt. Wir sind Millionen von Nord bis Süd, vereint in dem Ziel, euren Raub zu beenden. Der neuen politischen Kultur in Chile hat Patricio Guzmán, einer der bedeutendsten Regisseure des Landes, seinen jüngsten Dokumentarfilm Mi País Imaginario, das Land meiner Träume, gewidmet. Ich habe während der Dreharbeiten allmählich festgestellt, dass die Frauen die besseren Argumente besaßen und klarer als die Männer zum Ausdruck brachten, was sie wollten. Sie repräsentieren auch die neue politische Bewegung viel besser und fortschrittlicher. Darunter sind Frauen aus vielen Schichten und allen Altersgruppen. Die Jüngeren nehmen nicht selten an den gefährlichen Konfrontationen mit der hochgerüsteten Polizei teil, wie diese maskierte Kämpferin. Ich habe mich bisher nicht um Politik gekümmert. Aber ich bin nicht die Einzige. Wir sind viele, die sich heute einmischen und protestieren wie ich. Ich tue es auch für mein Kind. Sollte ich dabei ein Auge verlieren, kämpfe ich dennoch weiter. Es bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als so zu handeln, damit sie uns ernst nehmen. Denn viele Menschen hungern hier. Ich habe das selbst durchgemacht. Nachdem ich die Unigebühren bezahlt hatte, blieb mir kein Geld mehr fürs Essen. Viele Frauen haben sich erst durch die politischen Erfahrungen der letzten Jahre entschlossen, an gemeinsamen Aktionen teilzunehmen, wie die Studentin Catalina Garay. Ich habe durch die Demonstrationen ein anderes Chile kennengelernt, in dem ich seit langem leben wollte. Und ich träume von einem Chile, in dem die Grundversorgung gesichert ist. Nie hat sich die Regierung darum gekümmert. Wir kämpfen um das, was uns zusteht. Würdige Verhältnisse. Das erwarte ich von dem Chile, das wir jetzt aufbauen. Chile ist durch die Massendemonstrationen erwacht. Und viele Frauen formulieren die gesellschaftlichen Forderungen, wie die Politologin Claudia Heise. Lo que se abre hoy día es la oportunidad de tener una verdadera democracia que represente la pluralidad de la sociedad chilena. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine echte Demokratie zu schaffen, die die Vielfalt der chilenischen Gesellschaft repräsentiert. Sie hat es in den letzten 30 Jahren der Demokratie nicht gegeben. Denn hier hat eine Elitenpolitik, eine Machtkonzentration und Exklusion stattgefunden. Die indigenen Völker wurden unerträglich lange von der Beteiligung ausgeschlossen. Chile ist eines der konservativsten und hinsichtlich der politischen Teilhabe zentralistischsten Länder der Welt. Daran hat sich bereits einiges geändert, als Folge der Revolte vom Herbst 2019. Ein neues Bewusstsein hat sich gebildet, das die Journalistin Mónica González so formuliert. Ich glaube, es ist eine Flamme entstanden. Und ich hoffe, dass sie sich weiterentwickelt und eine Feuerstelle bildet, die den Aufbau dieses neuen Chiles nährt. Wir haben schon früher erlebt, was aus der Glut geschaffen werden kann. 2022 wurde mit Gabriel Boric zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder ein linker Präsident gewählt. Auch ein Ergebnis des Aufstands von 2019. Seine Macht ist zwar beschränkt, die rechtskonservative Opposition hat mit ihrer Parlamentsmehrheit fast alle seine sozialen Reformen abgelehnt. Und eine neue Partei der extremen Rechten hat an Einfluss gewonnen. Doch Chile bleibt wach. Auch wenn die Massenbewegung und mit ihr die politische Kunst von den Straßen wieder verschwunden sind. Denn das Bedürfnis nach einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Chile, das Salvador Allende vor einem halben Jahrhundert zu verwirklichen versuchte, ist heute so stark wie damals. Das hat der Protest von Millionen in den letzten Jahren bewiesen. Die Gruppe Quilapayún mit La Muralla. Bauen wir eine Wand mit unseren Händen, den schwarzen und weißen. Eine Wand mit dem Freund, eine Wand gegen den Feind. Sie hörten Das Land meiner Träume. Eine lange Nacht über Revolution und Widerstand der chilenischen Kultur. Von Peter B. Schumann. Es sprachen Carolina Vera, Tonio Arango, Timo Weisschnur, Frank Arnold, Viktor Neumann und Ilka Teichmüller. Ton: Alexander Brennecke. Regie: Philipp Brühl. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl. Para hacer esta muralla.